Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind gesund und da. Schönen guten Tag, hallo, was ist da los? Hi, guten Abend. Hallo, wie Lass flach mal sind eure... Kulturmarxismus zerschmettern. Wie flach sind eure Kurven? Schreibt es uns in den Chat. Der Kulturmarxismus, kann man den nicht irgendwie gezielt infizieren? Wir schicken den nach Berlin in so ein Darkroom, ins Berghain und Ja, ich mag deine Art zu denken. paar Tage später ist Ruhe, oder? Auf jeden Fall. Normalcy bias is the tendency for people to believe that things will always function the way normally have functioned and therefore underestimate both the likelihood of disaster and its possible effects. This may result in situations where people fail adequately prepare themselves for disasters on a larger scale. The failure of governments to include the populace in its disaster preparations. About 70% of people reportedly display normalcy bias during a disaster. Da habt ihr es. Alles, was People of Color ist. Was Ja. haben wir? Ja, aber ich habe ja das Gefühl, dass gesellschaftlich sowieso der Sinn für Risiko und Gefahr in den letzten Jahrzehnten einfach immer kleiner geworden ist. Dadurch, Also. dass jedes Auto hat ein Airbag und die Autos sind stabiler und so, und deswegen fahren die Leute heute viel, viel sorgloser als früher Auto, habe ich zum Beispiel das Gefühl. Echt? Also ich habe das Gefühl, dass der Mensch die Exponentialfunktion eigentlich einfach nicht kann. Das ist irgendwie, das ist eine Überforderung oder so, scheinbar. Ja, aber das Verstehe ich ist doch aber ein ganz bisschen. einfach. Da kann man doch die Geschichte von dem Reichsbauern erzählen, der irgendwie auf dem Ja, Schachbrett trotzdem scheint es erst doch irgendwie schwer zu sein, einkommen sich und vorzustellen, dass es so schnell geht irgendwie. Also ich meine, ich habe da ähnliche Schwierigkeiten mit der abflachenden Kurve. Ja, ist das denn nicht nur eine zeitliche Verlängerung dann oder so? Frage ich mich. Bisschen kann mir das noch einer erklären heute. Ihr verwendet Mathebegriffe. Loser, Loser. Wieso? Nerds go home. Ich habe nur flache Kurve gesagt. Also das mit der Meine, flachen Kurve soll doch vor allem das Gesundheitssystem nicht überstrapazieren, damit es weniger ja, genau. gleichzeitige Infektionen gibt, damit die nötigen Pflegekräfte, Räume, Beatmungsgeräte halt nicht auf 100.000, sondern nur auf 20.000 irgendwie verteilt werden müssen Und aber in gleichzeitig. allen Grafiken, die auf Twitter rumgehen und auch in den Medien, tun sie aber eine Normverteilungskurve verwenden, die halt bei der Exponentialkurve halt nicht der Fall ist. Also da merkt man schon, dass die Medien, selbst wenn sie einen versuchen zu informieren, dass man die Kurve flach halten soll, dass selbst da die richtige Darstellung halt nicht vorhanden ist. Also, weil die Krankheit, die breitet sich anders aus, wie es in den Grafiken dargestellt wird. Aber ja. Vereinfacht gesagt, verflacht die Kurve und dann go. Aber wie Ja, gesagt, fast jeder einen richtig. Ball flach halten, höre ich daraus. Das Ja. Siegerende kommt dann einfach später, oder? Ja, man zögert das ein bisschen hinaus und entzerrt das damit, ist schon klar. Aber es sind natürlich auch ganz schön weitreichende Maßnahmen jetzt dafür, die man da so eingeleitet hat. Ich glaube ja, was uns fehlt, ist eine marxistische Filmanalyse. Auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel von Outbreak Genau. oder Ist das sowas. nicht ein Film mit Kevin Spacey? Der ist doch ein ganz schlechter Mensch, Oh oder? mein Gott. Ist er mit Kevin Spacey? Der ist mit Dustin Hoffman und René Russo. Aber Kevin Ich Spacey, glaube in der echt? Der Schwede. Nebenrolle, ja. Oh, das kann sein. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass sie am Anfang das einzig wirksame Mittel gegen solche Infektionen zeigen, die Daisy-Cutter-Bombe. Okay, bringen die Leute nicht auf Ideen. Ja, auf jeden Fall, das ist uns hier entgangen letzte Woche, deswegen wollten wir es nochmal nachreichen. Wir hatten uns ja letzte Woche schon das Marxismus 2020 angeguckt. Und ja, da gibt es hier auch dieses, wie würde Marx Filme schauen? Eine Anführung, die marxistische Filmanalyse mit niemand Geringeren als Wolfgang M. Schmidt, unserem Freund mit der gelben Angst. Das haben wir bestimmt übersehen, weil er kein Bild dabei hatte oder so bei den Speakern. Ja, das stimmt, ja. Vielleicht, weil er ein alter weißer Mann ist. Sonst wäre Ja. er, ja, möglicherweise herausgestochen wäre er doch sonst. Aber für mich ist Wolfgang M. Schmidt nicht der richtige Name, sondern Mr. Kulturmarxismus. Also, wenn ihr wissen wollt, was Kulturmarxismus ist, einfach mal Filmkritiker, YouTuber die Filmanalyse angucken. Also, und dann einfach wirken lassen und gucken. Also. Ja, das kann man so schreiben, Abel. Aber hat nicht Voltaire schon damals gesagt, leck mich am Arsch? Ja. Auch Heidegger sagte schon. Wie wir Hollywood-Filme ideologiekritisch im neoliberalen Kapitalismus verstehen können. Ja. Ich meine, allein schon die Einordnung Hollywood-Filme. Das ist dann Transformers 8, The Royal Tenenbaums und Reservoir Dogs und Der König der Löwen. Und das kann man dann alles unter einen Hut bringen und ideologiekritisch im neoliberalen Kapitalismus. Genau, das ist alles erfolgreich, mit anderen Worten neoliberaler Kapitalismus. Wer produziert denn da in Hollywood? Ja, Paramount? Das heißt, Ghostbusters 2016 ist kein neoliberaler Film, weil er nicht erfolgreich war. Genau, du jetzt hast es richtig verstanden. Das ist ein guter marxistischer Film, weil er nicht erfolgreich ist. Ja, aber, aber warum haben die dann Filme wie The Long Short und Wolf of Wall Street gemacht, wenn die Kapitalismus positive Propaganda machen wollen? Naja, guck doch mal, der hat doch da alles gehabt hier. Champagner, Weiber, alles hier. Aber Wolf. Champagner und Weiber ist nicht alles, da fehlt noch Koks. Und wie war das jetzt mit den Hyänen? Die Hyänen kaufen, wenn der Markt nachgibt. Also, sind die Antifaschisten, die schlecht dargestellt werden. Ja. Die wie Faschisten dargestellt werden. Man weiß nie genau, sowas. Und der König der Löwen ist ein Monarch und deswegen ein Faschist. Vollkommen egal, ob die Herde einfach weiterziehen kann. Das ist ein die Frage ist halt, ob diese Veranstaltung überhaupt stattfinden wird. Ich glaube nicht. Achso. Marx ist Muss, ja. Menke können sich anstecken, ne? Ja, nachher stecken sie sich noch an mit dem, was der Schmidt da verteilt. Ja. Daisy-Cutter-Bombe, ich wollte es nur noch mal sagen. Aber. Ja, kurz Nationaler Sozialismus, das ist ein Artikel schon vom letzten Jahr und hier geht es um die Wahlprogramme der AfD im Osten bei den Landtagswahlen in Brandenburg und in Thüringen letztes Jahr. Und sie schreiben hier, ja, wie links die eigentlich sind. Also da ist alles dabei mit Enteignungen und wir brauchen irgendwie Grundrente und die Reichen müssen um ihren Reichtum gebracht werden und lauter solche Dinge. Das Einzige, was natürlich der Unterschied ist, ist, dass sie einen starken Fokus auf Staatsangehörigkeit legen. Das wird da immer noch mal so reingestreut in die Sachen, aber ansonsten ist es halt ein sehr linkes Programm, was sie da hatten. Und sie schreiben hier halt auch, dass es bei der AfD jetzt quasi die alten Leute gibt, die Hayek-Gesellschaft und so nennen die das hier. Und dann halt diese Ost-AfD mit dem ja, nationalen Sozialismus, was man halt durchaus so nennen kann, anhand von den Programmen, die wir haben. Und dass man quasi diese Auseinandersetzung jetzt verschoben hat, weil ja die da im Osten ein ziemlicher Erfolg den in Aussicht gestellt wurde und dass das jetzt wahrscheinlich in 2020, also in diesem Jahr, wenn dann die ganze Corona-Sache vorbei ist und da wieder irgendwelche Versammlungen stattfinden oder so, irgendwelche Bundesparteitag und so von der AfD, wahrscheinlich dieser Konflikt dann ausbrechen wird zwischen dem Westen mit einem eher liberalen Kurs, also jetzt marktliberalen Kurs und dem Osten mit einem nationalsozialistischen Kurs. Ja, ich will keinen Sozialismus. Nein, danke. Das ist so jetzt nicht so direkt der Flügel, ne? Das ist ein bisschen andere Definition. So von... Nee, das ist genau der Flügel. Das ist der Flügel, okay. Ich dachte so, dass im Flügel, dass dem Flügel sich auch aus Westdeutschland teilweise zugehörig fühlen. So, bin ich mal gleich ganz im Bilde zugegeben. Hier haben wir jetzt so ein Null-Logo von der Naomi Klein. Naomi Klein ist eine linke Intellektuelle, die einen Haufen Bücher geschrieben hat, die zum Teil sehr repetitiv sind, Allerdings fand ich das No-Logo von ihr dann doch lesenswert, weil halt viele Infos drin vorkommen, die ein bisschen aufhorchen lassen, gerade auch, dass sie Teil der Multikulturalismus- und Political Correctness-Debatte in den 90ern war, wo man die Schullehrpläne verändert hat in den USA und dass sie Teil dieser Bewegung war und dass sie dann später eben einen starken linken Einschlag bekommen hat, wo dann eben darüber geredet wird, dass eben Rules for Radicals wichtig ist, dass Amerika kulturellen Faschismus betreibt, weil die Firmen gut finden und viele Firmen haben. Dann wird The Beauty Myth halt hochgepriesen, was ein furchtbares Buch ist von Feministinnen, was erzählt, dass Frauen genetisch verändert werden sollen, damit sie besser beim Oralsex sind und solche Sachen. Also richtig merkwürdige feministische Rhetorik. Und sie geht halt davon aus, dass uns der ganze Kapitalismus halt False Desire implementiert, also halt falsche Bedürfnisse, und dass wir Eco-Warriors brauchen und wir müssen halt unkolonialisierten Raum erschaffen und warnt vor der dunklen Seite der Industrialisierung. Allerdings muss ich sagen, das Buch ist zwar in Teilen wirr, aber es ist noch so ein Metabuch, was halt viele Linke auf andere Ideen gebracht hat und halt deswegen wichtig ist, weil es halt einfach in der linken Bubble viral gegangen ist. Also mir hat es gefallen, nicht wegen dem Inhalt, sondern weil halt man damit Linke ein bisschen besser versteht, was die denn so wollen und meinen und tun wollen. Also, und es greift in die Ära der alter Globalization-Bewegung. Also die damals WHO-Proteste in den 90ern in Battle of Seattle verhindert haben, später auch zur ATTAC-Gründung geführt haben, so die Geschichten. Also, da habt ihr es. Das ist der Herr Sattelberger von der FDP, ein Bundestagsabgeordneter, der jetzt diese Woche positiv auf Coronavirus getestet wurde. Und das hat mich dazu gebracht, nochmal auf seine Biografie mich zu begeben. Und hier habe ich einiges Interessantes gelesen, weil der Sattelberger, muss man wissen, wir hatten auch, glaube ich, schon mal irgendwann über ihn geredet, weil er war nämlich Personalvorstand irgendwie von der Telekom und hat in der Telekom ja alles Mögliche an Frauenförderung betrieben und hat das halt eben auch in die FDP reingetragen. Und was ich hier jetzt halt bemerkenswert fand, ist die Tatsache, dass der gute Mann sich mal hier mit maoistischen Ideen vertragen hat als in seiner Schulzeit und wohl auch ein Freund von Joschka Fischer gewesen sein soll, der massiv attackiert wurde, weil er damals als autonomer Kleinbürger, der nicht links genug war, galt. Und ja, voll gut. Sattelberger halt früher maoistische Ideen, heute Frauenförderung. Naja, das ist ja bei mir nicht viel anders. Ich war ja früher auch ein Hardcore-Linksradikaler und heute bin ich bei den Weltraumaffen. Man kann lernen. Ja, man kann, aber man muss nicht. Auf jeden Fall wünsche ich ihm gute Besserung. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert. Was ich auch noch nicht wusste, ist, Herr Sattelberger ist auch vom anderen Ufer. Das scheint mir so ein bisschen, ja, da erkenne ich ein Muster auf jeden Fall. Also viele von diesen Leuten, die irgendwie mal an die Frauen werden zurückgehalten, man müsste denen jetzt irgendwie mal voranhelfen oder so, sind Schwule. Also, und ich glaube wirklich, weil ich habe das teilweise auch erlebt, so im Ehrenamt und so, dass solche Leute halt ganz gerne mit ihren Freunden und so, die da auch alle reinholen und die dann da halt so ein bisschen eine Clique bilden, was ja sicherlich auch menschlich ist, aber ich vermute so ein bisschen, dass das so eine Überkompensation ist dann, weil sie früher halt eben irgendwie nur ihre Kumpels da vorangebracht haben und deswegen sind die dann der Meinung, dass das generell immer so läuft in der Gesellschaft oder so. Und wollen dann dagegen steuern mit irgendwelchen Maßnahmen. Das ist jetzt natürlich nur meine Vermutung, aber ich finde es schon auffällig, wie oft das halt solche Leute sind. Ja, und wir haben ja eine ähnliche Entwicklung bei Gamergate gesehen, dass die größten Kritiker der Gamer auch halt aus der LGBTQ, aber da eher aus der T-Ecke kamen. Oh. Ja, unsere Regierung oder wie auch immer möchte wieder ein bisschen Geld raushauen für Kinderforschung. Und zwar haben sie dieses Projekt Frauen an die Spitze schon mal eine Weile aufgelegt, für ein paar Jahre oder so, und da schon 5, 6 Millionen reingehauen. Und darum geht's, da geht es natürlich nicht darum, Frauen an die Spitze zu bringen, sondern es geht darum zu erforschen, warum Frauen nicht von alleine an die Spitze gelangen. Und das haben sie, wie gesagt, schon ein paar Jahre erforscht. Offensichtlich sind sie nicht so ganz zum Schluss gekommen, jetzt wollen sie das gerne nochmal neu auflegen für ein paar Millionen Euro. Ja, so hasen die mit dem Geld, während dann an anderer Stelle es überall fehlt, in den Krankenhäusern oder so, die Leute ja, am Rande des Zusammenbruchs ächzen teilweise, oder das wird vielleicht so kommen, wenn wir das nicht vernünftig regeln. Und wie gesagt, die Asen so rum sozusagen mit der Asche. Finde ich ganz schön krass. Also, jedenfalls ist es ziemlich teuer. Also. Ja, und Herr Sattelberger hat übrigens sein Frauenförderprogramm da bei der Telekom auch so beschrieben, dass er meinte, da würden sonst Talente verloren gehen, wenn man jetzt nicht diese Frauenförderung betreibt. Ja. Und das muss ich auch mal denken, so im Vergleich mit diesem Problem, was wir im Bildungssystem haben, wie viele Jungen da jetzt im Bildungssystem halt keine guten Abschlüsse machen und so. Und gerade wenn man so wie der Herr Sattelberger auch noch irgendwelche MINT-Programme auflegt und sich dafür stark macht, halt für Wissenschaft und Technik, ja, das sind nun mal eher die Männer, die sich für sowas interessieren. Und wenn man das halt in Deutschland als Standort für Wissenschaft und Technik, wenn man das voranbringen will, dann kann man halt nicht sagen so, ja, die ganzen Jungen, die jetzt hier kein Abitur machen oder so, das ist ja alles egal oder so, oder die sollen sich einfach mehr anstrengen oder weiß ich nicht, Schnuppe, ne, das machen einfach die Frauen dann, weil das ist ja alles, nicht, alles das Gleiche oder so, und die müssen ja nur richtig, die werden ja nur abgehalten oder so und müssen jetzt richtig gefördert werden, und dann füllen die einfach die ganzen Plätze dann auf und dann ist ja alles Friede, Freude, und so. Nee, das ist, tut mir leid, da spricht nichts dafür, dass das so werden wird. Und na, also das sollte man dann eher mal ansetzen, sich fragen, ob man da nicht vielleicht irgendwie mal gegen anwirken kann. Aber das ist ja alles egal. Das überhaupt nicht, dieses Professorenprogramm und solche Dinge. Das ist überhaupt nicht thematisiert, aber wir brauchen an allen Stellen irgendwie, müssen wir uns damit brüsten, dass wir da irgendwelche Frauen in Führungspositionen haben. Und in den Führungspositionen wird eigentlich am wenigsten Fortschritt betrieben, jetzt was Technik angeht oder so. Ne? Ich meine, das sind die Leute, die da den anderen Leuten da mit denen die Gehaltsverhandlungen führen oder. Ja, und je höher die Position ist, sagt man ja auch, desto weniger haben die Leute dann im Endeffekt doch wieder zu sagen, so, ne? Dass sie auch von den Zwängen da getrieben sind, was sie machen müssen. Ich empfehle in dem Zusammenhang den Sebi, @NetReaper auf Twitter, sehr unterhaltsamer Account. Der sagt, unsere erste Reaktion nach der Coronavirus-Krise sollte sein, Geschlechterstudies komplett einstampfen, das Geld in die Medizin stecken, Virologen retten Leben, Menschen auf ihr Geschlecht zu reduzieren, kostet Leben. Ja, Applaus. Ja, Nervenkuss ist auch. Das war ja in Bezug auf irgendwen, der sich drüber aufgeregt hat, über diesen Herrn vom Robert-Koch-Institut, glaube ich. Über den Kosten. Ja, aber da gibt es ja auch, da gibt es ja auch wunderbare Hot Takes. Also so von wegen, dass der halt, was denn schon wieder ein cis-weißer Mann, und den feiert ihr dafür, dass er seine Arbeit macht? Oh ey, fuck off. Ja. Schon wieder die alte Tante hier. Die ja, das Video haben wir ja letzte Woche gesehen. Ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen, weil es gibt aktuelle Entwicklungen. Aber erstmal zeige ich es euch nochmal. Das ist was anderer Herkunft ist, was People of Color ist, was Feministin ist, was überhaupt nur Frau ist. Und dazu haben wir eine Stimmung hier in diesem Land, wo man mal sagen muss, der Antikommunismus, wo wir dachten, der wäre überwunden, der wird im Moment dermaßen lebendig, was wir möglicherweise auch alle lange unterschätzt haben. Wir sind ja ein paar wenige Wochen vor Thüringen wurde in Berlin eine linke Verfassungsrichterin nicht gewählt. Die rechte Opposition feiert sich dafür, dass sie das verhindert hat. Wir werden nächste Woche wieder eine feministische Juristin zur Wahl stellen. Und warum? Weil wir jetzt die sogenannten

Probleme irgendwie behandeln muss und dass das Patriarchat ja auch für Männer schädlich ist, weswegen die sich natürlich auch dafür einsetzen müssen, dass das Patriarchat da irgendwie wegkommt, weil die dürfen keine Kleider tragen und sich nicht die Fingernägel lackieren. Das sind halt nur die ganz großen Probleme halt. Ne? Das vermisse ich auch total. Ja, genau. Also die Sache. Unter der Woche regelmäßig auf Arbeit ja. Sitze ich da und denke mir, fuck, der Tag wäre so viel einfacher. Ich könnte ich einfach Nagelstudio nur meine, dann, ne? meine Nägel lackieren. Das wäre so viel schöner. Also, das ist einfach so ätzend. Genau. Ja. Dann könntest du halt, wenn dein Chef kommt und sagt, hier, heb mal das schwere Ding auf, dann könntest du sagen, aber ich habe mir gerade die Fingernägel lackiert. Warte, Nagelstudio. Nicht durchnageln, ja, sowas. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also das, was ich gerade schon meinte mit den Abschlüssen, wo die Jungs halt eben viel weniger Abitur machen und so. Und die Obdachlosigkeit, diese ganzen Themen, das ist alles egal. Aber die können sich nicht die Fingernägel lackieren und deswegen müssen sie jetzt hier Frauenförderung betreiben. Weil Gründe. Und denn auch Frauen würden das Patriarchat tragen. Mhm. Ja, vielleicht gehört das einfach zur freien Entscheidung der Menschen, was sie tragen oder was sie nicht tragen. Ja, und da helfen wir mal eben. Ich find, hier gibt es Sachen wie, ja, natürlich einige Frauen, es sind nicht alle Frauen und deswegen unverständliches Wort, Anmerkung der Redaktion, das ist tief in uns verankert. Also irgendwie redet die Frau hier so einen Jargon, dass es hier selbst der Deutschlandfunk nicht kapiert, was sie damit meint. Aber ist tief verankert. Ja, tief verankert, das unverständliche Wort. Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch irgendwo einen Kommentar gelesen, dass die Feministinnen doch mal nicht so tun sollten, als wäre das ein Feministentag und nicht ein Frauentag. Also, einige fühlen sich da auch nicht so gut vertreten von den Frauen. Ja, und das mit dem unverständlichen Wort, das hat sie ja nochmal... Klammer auf, wir sind für geschlechterneutrale Erziehung, dann haben wir weniger unverständliches Wort, Anmerkung der Redaktion. Nein. Mädchen, die sehr lebhaft sind und mit Jungs spielen oder Fußball oder auch gern lange Haare tragen. Keine Ahnung, was mag es sein? Was ist das unverständliche Wort? Keine Ahnung, vielleicht Tomboy oder so? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, unverständliches Wort. So könnte man auch diesen ganzen Krempel von diesen Leuten, unverständliche Ideologie, so Anmerkungen der Weltraumwaffen. Ja, und dann haben wir hier die Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir begrüßen die Einrichtung einer Zentralstelle Hashtag Hasskriminalität bei der Berliner Justiz. Damit setzt Berlin ein wichtiges Zeichen gegen Hass on und offline. Der Verfolgungsdruck gegen rechtsextreme Antisemiten und Rassisten muss erhöht werden. Die Einrichtung der Zentralstelle Hasskriminalität ist dafür ein wichtiges Instrument, erklärt so ein Typ, Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich das liebe, das ist der Versuch, den Druck zu erhöhen. Und das ist das Allerbeste hier. Wir wissen aus langjähriger Beobachtung und der Forschung, dass es eine schnelle und effektive Strafverfolgung ein Stoppschild an die rechtsextremen Straftäter sendet und Radikalisierungsprozesse unterbrechen kann. Ich habe in meinem Leben ungefähr 20 Bücher zum Thema Terrorismus gelesen. Viele sind auch von Antiterroreinheiten, von der Polizei und vom Militär eingesetzt. Und genau das, was da steht, dem widerspricht die Literatur über Terror und wie man Terror verhindert. Ja. Also es geht komplett gegen das, was Leuten in Antiterror-Einheiten beigebracht wird. Ja, ja, und das ist auch, wie sie sich sagen, hier mit Psychologie, Soziologie, ne? Der Psychologe würde auch sagen, ja, Druck ausüben bedeutet Gegendruck produzieren. Ja. Ja, ganz einfach. Ja, und vor allen Dingen, aber da sieht man halt mal wieder so ein bisschen das Weltbild von diesen Leuten, ne? Weil ich meine, kein normaler Mensch würde sich denken so, ihr kommt da jetzt an und ihr meint dann irgendwie so früh wie möglich müsst ihr auf die Leute drauf kloppen. Und dann erwartet ihr dann, dass die weniger radikaler werden, oder wie? Nee, die werden mehr radikal. Natürlich also, werden sie mehr so radikal. Eine direkte Eskalationsspirale und die Leute... Also ja, man könnte ja auch zynisch sagen, damit erhalten sie halt ihre Pfründe. Weil ja. Wenn alle Leute nicht mehr radikal, rechtsradikal wären, dann gäbe es ja keinen Grund mehr, dass man denen so viel Geld in den Rachen wirft. Ja, das sind hier die Experten, die so einen homöopathischen Bullshit hier von sich geben. Also... Wichtig ist, dass die Zentralstelle mit ausreichenden Ressourcen, weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wird. Dazu gehört die Möglichkeit, aktiv Fälle an sich zu ziehen oder bei Verdacht einer politischen oder menschenfeindlichen Motivation weitere Ermittlungen anzuordnen. Das ist ein erweitertes Mittel der Propaganda, ne? Die Lüge. Die plumpe Lüge. Ja. Das bringt uns zu Frau Künast. Ja. Das hast du jetzt aber schon spitz formuliert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Rechtsextremismus tötet. Und er hat seit 1990, also seit der Einheit, fast 200 Menschen getötet. Amadeo Antonio-Zahlen. In Kassel, in Halle, in Hanau angefangen, sondern es hat angefangen 1990 im November mit der Ermordung von Amadeo Antonio in Eberswalde. Es gab die Brandanschläge in Mölln, in Solingen. Es gab die NSU, die 10 Menschen in ganz Deutschland getötet hat. Und vielleicht gibt es diese NSU heute immer noch. Und es gab seit 2016 allein 995 registrierte Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Die Bedrohung ist also weit größer, noch weitaus größer als diese hier. Frau Pau hat es auch gesagt. Das sind hier nur die wenigen registrierten Fälle, die ich aufsehe, die öffentlich bekannt sind. Tatsache ist, jeden Tag werden in diesem Land rassistische Antisemiten. Die lügt den Parlamentariern ins Gesicht. Die Zahl der Toten in der offiziellen Statistik liegt irgendwie bei 70 oder 80, was schlimm genug ist. Aber die 200 hier sind aus dem Fantasiekatalog der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und dann zu behaupten, das seien nur die offiziellen Zahlen, ist schon ganz nah an der Lüge dran. Ja, Lügen, Künast, Lügen, Künast. Antisemitische, antiziganistische, antimuslimische, frauenfeindliche, homo- und transphobe und behindertenfeindliche Diskriminierung und Übergriffe geleistet. Jeden Tag findet Entmenschlichung statt und dem müssen wir alle gemeinsam entgegentreten. Ja. Also diese ganzen Gruppen, die sie da hat, das finde ich auch ziemlich bemerkenswert halt, ne? Weil ich meine, da, ja, also einige von diesen Gruppen können andere von diesen Gruppen am wenigsten leiden. Also viel weniger als die durchschnittliche deutsche Bevölkerung. Ja. Ah, das ist der gute Multikulturalismus. Es ist nicht neu, nicht wirklich neu, Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Neu ist nur ihr Gewand. Sie kommen dann nicht mehr mit diesen Bomberjacken und Springerstiefeln daher, sondern mit weißem Kragen und Tweedjacket. Sie haben gelernt. Das ist gelogen, Renate. Das ist doch gelogen. Es gibt doch weiterhin die Leute mit den Bomberjacken, die auf die Konzerte gehen und sich Hakenkreuze tätowieren lassen und irgendwie. Das ist doch Quatsch. Ja, das ist ja eine Umdeutung von dem Meme, was es früher gab, dass die NPD quasi sich in Anzüge steckt und sich von diesem Bomberjacken-Image entfernen will. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass mit der Tweed-Jacke ist auf den Tichy gemünzt. Was meint ihr? Auf den Tichy? Gut, in den Dossiers, die die A-Stiftung rausgeht, wird ja Tichy auch in eine rechtsextreme Ecke geschoben, was absolut Quatsch ist. Also, aber ja. Also. Ich denke, die könnte auch den Gauland meinen. Der ja, hat doch auch das, immer so ein ja, sehr genau. markantes... Ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich eher Parlamentarier von der AfD meint. Und ich glaube, die Sache, auf die Ebel sich gerade bezogen hat, war nicht von der A-Stiftung, sondern von dieser komischen europäischen Dingsbums da. Ja, aber Gauland, ich habe gerade mal geguckt, Gauland ist auch stolz auf seinen Stil und auf seine Tweedjacke. Also das war offensichtlich, denke ich mal, ein Seitenhieb gegen den. Okay, dann ist mir die Garderobe vom Gauland nicht so bekannt. Ja. Das Netz strategisch zu nutzen, sich zu vernetzen und zu rekrutieren. Und es geht dann eben von Reden in Parlamenten bis hin zu Organisationen im Rahmen der Bundeswehr bei Spezialeinheiten. Sie alle haben sich miteinander vernetzt, meine Damen und Herren. Und ihr Ziel ist, die Demokratie zu zerstören. Und unser Ziel ist nun endlich, gemeinsam dagegen zu halten. So meine Ansage, oder? Everyone I don't like is Hitler. Also Die könnt ja, also ich glaube im Kopf von der Künast ist das wirklich so, dass die wirklich glaubt, dass diese AfD zum Beispiel nichts weiter will, als die Demokratie zu zerstören. Also die wollen hier wieder, die wollen das Vierte Reich. Es steht zwar nicht in den Programmen, es wird auch in den Reden nicht geäußert, aber... Ja, aber du als Gamergator ist doch eigentlich klar, dass du das Vierte Reich möchtest auch. Also ich ja auch, also weil wir sind ja Gamergator. Also und daher kommt auch die Verbindung Gamergate und AfD. Also. Ach so, die wollen das auch, die AfD. Na dann ja. Will ich die jetzt. Ich bin ja Gamergator. Sondern viele engagierte Menschen, denen wir übrigens danken müssen, weil sie seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus arbeiten und Schutz aufbauen. Das sind die, die fühlen sich persönlich auch Gefahr erlebt und erlitten haben. Es trifft auch demokratische Institutionen, es trifft Journalistinnen und Journalisten. Das, was da passiert, ist der Nährboden für Taten. Es fängt mit Worten an und endet tatsächlich mit Taten, die manche Menschen das Leben kostet. Und in diesem Lichte müssen wir heute auch Gesetzentwürfe diskutieren und unsere Maßnahmen, meine Damen und Herren. Ja, in dem Lichte von irgendwelche Worte führen zu schlechten Dingen, deswegen müssen wir gegen alles vorgehen. Wieder Trommel, Trommel, Trommel, Trommel, Trommel, ja, hier, Zensur, wir brauchen unbedingt, alles muss eingeschränkt werden. Wir wissen ganz genau, was gesagt werden kann und was nicht. Und das müssen wir jetzt irgendwie durchsetzen, weil je früher man den Leuten mit dem Staat einen über die Rübe zieht, dass sie sich nicht mehr erholen, desto weniger Extreme hat man in diesem Land. Malter okay. Schwede, ey. Hm. Ja, als wenn das klappen würde. Wenn ich mir das ansehe, würde ich sagen, dass dieser Gesetzentwurf leider noch zu kurz greift. Ich will Ihnen sagen, warum. Wir haben eine ganzheitliche Strategie dem gegenübergesetzt. Wir dürfen nicht nur die Folgen bekämpfen mit der Ultima Ratio Strafrecht und BKA, sondern wir müssen mehr als den Täter bestrafen. Wir müssen die Opfer und die NGOs, die heute aktiv sind, in den Mittelpunkt stellen, meine Damen und Herren. Brauchen wir im Kampf gegen Rechtsextremismus Prävention und Opferschutz. Lassen Sie uns doch anfangen damit, dass wir als Zeichen eines setzen, das Wort Rasse aus der Verfassung streichen. Warum? Es gibt keine Menschenrasse. Wir sind alle Menschen. Ja, Moment mal. An welcher Stelle kommt der Opferschutz zum Tragen bei diesem Gesetz? Also, das ist doch auch totaler Blödsinn. Sorry. Aber Frau Künast, warum heißt das dann Critical Race Theory? Ja. Warum? Oder Racial Stereotyping. Ja, ohne Rasse kein Rassismus auch, ne? Ist irgendwie ein bisschen ja doch, aber wir haben ja glücklicherweise in den letzten Jahren festgelegt, dass man auch gegen Kulturen rassistisch sein kann, Mammon. Ja, man kann auch einfach kann man den Rassismus sagen. Ethnozizismus oder so. Kulturimperialismus. Ja. Ja, aber also da sollte sie sich vielleicht mit den SJWs, die es ja nur in Amerika gibt, nochmal absprechen. Inwieweit da ein kohärenter Kurs rauskommen kann. Rassistische Diskriminierung und rassistische Übergriffe, die gehören in die Verfassung. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, wie wir seit Jahrzehnten kämpfen darum, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, immer um ihr Geld ringen und von Jahr zu Jahr nur Arbeitsverträge abschließen können. Antifa. NGO und Antifa? NGOs sind schon überflüssig in der Regel, aber Antifa? Also gibt es auf der rechten Seite irgendein Pendant dazu, dass irgendwie die AfD sagt, man muss die IB finanzieren, weil ja nur die sich fürs Land einsetzen? Gibt es sowas? Als ja. Pendant, also Antifa, ja, Antifa-Gruppen finanzieren, also ernsthaft, ich meine Fresse, Alter, das ist komplett den Anschluss zur Realität zu verlieren. Also mit den Worten kann man sie grillen. Sie hat das wiederholt, ein paar Tage später habe ich gesehen. Mit den ganzen Flaschensammlern heutzutage ist es total schwierig, vernünftige Flaschen für Mollys zu bekommen. Das Benzin wird immer teurer. Pflastersteine, weißt du, was Pflastersteine kosten, Abel? Du musst der Antifa endlich helfen, damit die ihre Arbeit machen kann. Die müssen personell und finanziell so ausgestattet sein, dass die überall in Deutschland innerhalb von einer Stunde das Auto von einem AfD-Politiker anzünden können. Das kann doch nicht sein, dass die sich hier aus der eigenen Tasche irgendwie... Ja. Nee. Anzünder, nee. Ja, aber der Kontrast auch einfach, ne? Also auf der einen Seite sagen so, ja, da gibt es Extreme und die benutzen das Internet und die vernetzen sich. Und das ist die größte Gefahr in diesem Land. Und dann sagen so, ja, und hier haben wir diese Gruppe von Selbstjustiz-Heinis, die quasi die ganze Zeit brüllen, dass Gewalt in Ordnung ist gegen die Nazis und selber dann entscheiden, wer die Nazis sind und so. Und die sollen staatlich gefördert werden, oder was? Also, und die lehnen ja auch die FDGO ab. Also es ist ja nicht so, dass die Antifa möchte, dass die Demokratie reformiert wird, sondern der Scheißstaat soll weg. Die Polizei soll weg. Ja. Und all dieser ganze Blödsinn, der aus dieser Richtung kommt. Ja, und das ist vor allen Dingen hier wieder eine Frau Künast, wo wieder sämtliche Fraktionen, leider halt eben auch die FDP, da nur einstimmen in dieses Ganze, ach, die arme Frau Künast, die wurde ja so schlimm beleidigt und so, und jetzt müssen wir ja irgendwie was machen, weil das kann ja nicht sein und so weiter und so fort, ne? Und stellt sich hier hin und hält solche Reden mit, von wegen, ja, hier, meine politische Schlägertruppe, die soll mal ein bisschen Geld bekommen und so. Ja. Meine außerparlamentarische Gewaltmonopol Gruppe. Also weißt du, ich habe eine außerparlamentarische Schlägertruppe, die dem Staat das Gewaltmonopol abspricht. Und die würde ich gern finanziell unterstützen. Und frag mich, warum ich dann öffentlich niedergemacht werde mit bösen Kommentaren. Weil ich tue aktiv, also die Grundordnung kaputt machen, auf der wir unsere Gesellschaft aufbauen. Also voll kann gut. Man jetzt die Grünen dann ungestraft den parlamentarischen Arm des Linksterrorismus nennen? Eigentlich? Weiß ich nicht, ob das ungestraft kannst, weiß ich nicht genau. Wirst du ja dann sehen. Ich habe ja gefragt. Ich habe ja das festgestellt. Ja, okay, passt bloß auf. Ich glaube, das muss man vorher bestrafen, damit du dich jetzt nicht radikalisierst. Ich glaube, ich mir ein Stoppschild schicken. Genau. Ja, dabei hat letztes Jahr auch der Republikaner auch gesagt, dass man, wenn man sich das eine Weile anguckt, dann merkt man ja schon, dass die einen auch nicht persönlich meinen. In der Regel geht es da um Politik, ne? Hat sie so gesagt auf Republikaner. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch das, was die versteht. Die versteht das ja, dass sie das instrumentalisieren kann. Deswegen geht sie auch diese Wege. Deswegen schleift sie ja auch diese komische NGO dahinter sich her, diese Hate-Aid-Leute auf dem Kram. Ich will Hate-Aid. Das ist ja, auch mal so ein Bullshit gefunden. Hey, das ist ja in keinster Weise so, das ist ja gerade das Ding, ne? Diese ganzen Geschichten mit Beleidigungen und so, da geht es so um Persönlichkeitsrecht, dass den Leuten da irgendwie ein Schaden in ihrer Persönlichkeit irgendwie zugeführt würde oder so. Das ist ja bei ihr überhaupt nicht gegeben. Wenn überhaupt, dann schlägt die ja Purzelbäume, dass sie da jetzt einen Aufhänger hat, um mit so einem Krempel halt anzukommen dann und das auszuschlachten bis zum geht nicht mehr und dann auch noch alle möglichen Leute ja auch noch beispringen. Ja, und was hält denn die AfD jetzt noch ab, so eine Staffel aufzustellen zu ihrem Schutz praktisch, ne? Wenn die Grünen das auch machen? Ja, und die FDP, die bräuchte die Hayek-Jugend. Also. Und die SPD, ach nee, das sind keine jungen Leute, stimmt. Ja, die Soyboy-Squad für die SPD. Ja, naja, also ich meine, 2013 war ich ja ziemlich stark am Bundestagswahlkampf beteiligt und da haben mir irgendwelche Leute von den Jusos auch gesagt, ich soll mich direkt neben das Plakat hängen, was ich aufgehängt habe. Also solche Sachen gibt es auch schon länger. Da gibt es auch von irgendwelchen super tollen, demokratieverteidigenden Saubermännerparteien. Oh, voll der Hass. Ja, könntest du die anzeigen wahrscheinlich, ne? Nee, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja Spaß. Aber ist ja wir waren auch nicht online. Ja, okay. Genau. War ja auch von links. Achso, ja, das auch, genau. Das reicht nicht. Sie müssen eine verlässliche Finanzierung haben. Wir sind es leid, dass zwischendurch einigen das Geld gestrichen wird. Also wir sind doch alle leid. Meine Damen und Herren, da wird es wieder angeglichen. Dann reden Sie über ein Demokratiefördergesetz. Wir wollen dieses Gesetz endlich haben. Es gehört mit in den Teil Bekämpfung des Rechtsextremismus. Wir brauchen reichen denn 120 Millionen im Jahr einfach nicht, Renate, oder? Das ist doch schon ein Demokratieförderungsgesetz, dieses gesamte Demokratieleben-Programm. Sie wollen es verstetigen, glaube ich, darum geht es. Also auf Dauer festschreiben und ja. Und dann jedes Mal erhöhen, wenn ein Rechter einen Anschlag verübt. Also. Ja, sowieso, ja. Und aber was die machen, ist ja nur linke Identitätspolitik pushen, was ja die Rechte Aufschwung erhält. Also wir haben ja erst eine neue, erstarkte neue Rechte, seitdem wir hart linke Identitätspolitik fahren. Das, was sich ja Victim Blaming. Es tut sich ja gegenseitig befruchten. Also, das ist aber eine rechte Theorie, die du da gerade bringst, ey. Hufeisen. Der Antikommunismus. Unabhängig wissenschaftlich arbeiten. Wir brauchen ein restriktives Waffenrecht, meine Damen und Herren. Da geht es eben nicht nur um Sport und sportliche Interessen. Es geht um Menschenleben, meine Damen und Herren. Und das zu schützen, ist unsere Pflicht. Wir brauchen was andere denn Stellen das denn? Beratungsstellen, weil Menschen, die Opfer sind von Rechtsextremismus und Hass, alleingelassen werden im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will auch mal eines loben in Ihrem Gesetzentwurf, wo so vieles fehlt. Das Melderecht ist jetzt immerhin drin. Gut so. Ich will auch loben, dass Sie für zivilrechtliche Maßnahmen den Auskunftsanspruch jetzt erleichtern, meine Damen und Herren. Aber es braucht noch mehr. Ja, das ist übrigens auch ein schöner Widerspruch, ne? Dass diese komischen Aktivisten sich da alle aus den Melderegistern streichen lassen, aber irgendwelche Leute, die da beschuldigt werden, den soll man dann besser habhaft werden. Also, wenn denen das mal nicht in der Fresse explodiert, dieser ganze Bullshit. Ja, wenn die politischen Verhältnisse sich mal umdrehen, ne, dann das auch, werden da auch entsprechende Regeln dann geschaffen, dass sie Probleme haben. Das gehe ich offen aus. Ja, oder auch vorher nicht, schon. Ne? Also, wenn wieder irgendwelche Leute in Don Alfonso ankeilen oder so und der mit seinem Anwalt dann kommt oder so ein Kram, werden sie sich auch irgendwann wundern. Ja, das wird aber dann auch lange Gesichter geben, wenn dann eine neue konservative Regierung das ganze Geld aus diesem Demokratieförderungsgesetz dann an Hubertus Knabe überweist und ähnliche Leute. Ne? Das wäre also, ja noch schön, da würde ich mich ja noch drüber freuen, aber das befürchte ich mal eher nicht. Also. Nee, die werden das einstampfen, aber im Endeffekt wäre es das ja. Also eine Regierung kann ja fördern, wen sie wollen. Da könnte die AfD, wenn sie da in der Regierungsbeteiligung wäre, auch die IB und den Knabe fördern. Ja, so wie jetzt gerade die Amadeo-Antonio-Stiftung gefördert. Die deutsche Bashing wird dann bestraft oder so. Ja, eben das, was Mama sagt, das glaube ich am ehesten. Ja, dass natürlich. Dass sie dann auch irgend so ein Bullshit da rausbursteln und dass du dann in Zukunft dann, keine Ahnung, was nicht mehr sagen darfst. Da werden sie sich auch noch einiges einfallen lassen dann. Ja. Mehr als Strafrechtsänderung. Es braucht eine breite Struktur, mit der sich die Gesellschaft Menschen wehren können, weil das Wehren passiert im Alltag. Denken wir an den Satz von Herrn Böckenförde, dem Verfassungsrichter, der gesagt hat, dass der demokratische Rechtsstaat eben von Dingen lebt, von Voraussetzungen, die er selber nicht herstellen kann. Und dafür brauchen die scheiß Antifa dann, ja. Ja. Jetzt übrigens gerne den Bockenförder. Weißt du, von Voraussetzungen lebt, die man selber nicht schaffen kann und deswegen müssen wir Kommunisten fördern, die Straßengangs bilden. Ja. Good job. Good job, Künast. Ja, was eben auch nicht so richtig gegeben ist, finde ich, ist, dass er irgendwie den Schutz erhöht oder sowas für irgendwelche Leute. Immer noch Terroristen durchdrehen. Ja, den Schutz für, was du da eben schon meinst, Journalisten und so, also alle möglichen Leute, die halt von früh bis spät mit ihrem ganzen Hass irgendwelche Leute anpissen und sich dann aufregen, wenn man sie dafür kritisiert. Ja, gut, im Melderegister ist das schon. Hat jemand Sibel Schick gesagt? Ja, ich meine, es ist doch bei all diesen Leuten so. Ja, natürlich. Also diese ist ja von vorne bis hinten, ob das jetzt der Marquardt von den Grünen ist oder sonst wer. Es gibt so viele Leute, die ihr Maul aufreißen und die auch halt beleidigen sofort. Und ja, und obendrein stricken sie sich noch dieses komische Szenario hier zurecht, wonach angeblich der Hass so belastend wäre oder so. Ja. Und so. Projektion. Ja. Fucking Projektion. Die glauben, wir hassen sie genauso sehr, wie sie uns hassen. Projektion oder Instrument, ne? Ja, ich glaube, das ist sogar noch viel ätzender. Also ich glaube, die wissen das schon, dass das nicht wirklich so ist, aber es ist halt eben alles auf die Moralebene hochheben und dann wundern die sich, warum sie ihre ganzen Argumentationen, warum das alles nicht fruchtet. Weil sie aus jedem Ding immer sofort die Würde des Menschen ist unantastbar, Moral-Ding machen. Ja. Anstatt sich mal wirklich Gedanken zu machen, ob sie überhaupt irgendwelche Argumente haben für ihre Positionen. Also wenn ich das schon höre, dass Menschen sich verteidigen, so ist es alles hier gedreht. Menschen müssen sich verteidigen. Aber wenn der irgendwie, also ich kann mich noch daran erinnern, wie die Leute ausgetickt sind, als plötzlich irgendwelche rechten Idioten gemeint hätten, sie müssten Bürgerwehren bilden. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja, klar. Und ja, nach Köln. Ja, hier Hooligans gegen Salafisten und diesen ganzen Kram. Da war ich übrigens bei der Gegendemo damals, als sie in Hannover waren. Und weil ich das nämlich auch unmöglich finde. Aber auf der anderen Seite, euren Scheiß, das ist dann wieder alles richtig und gut und stärkt die Demokratie oder was? Engagement oder wie? Also, mit einmal schlecht bei. Und das ist eine Zivilgesellschaft, die sich engagiert. Und die müssen wir institutionell und in Beratung unterstützen. Ja, du darfst dich politisch einbringen, aber bitte nur nach unseren Gesprächsregeln. Ne? Nach unseren Regeln, werden die Gespräche bitte geführt. Ansonsten bist du raus aus dem politischen Diskurs und deine Meinung wird nicht mehr gezählt. Also, gut, meine Stimme wird schon noch gezählt, aber... Ja, ist recht, so muss man gegen vorgehen. Ne? Also. Ja. Und wir behalten uns natürlich vor, auch wenn du dich ordentlich benimmst und unsere Regeln einhältst, wenn du auch nur einmal neben die Linie trittst, knüppeln wir dich ganz übel zusammen und schmeißen dich raus. Ja, das muss so sein, weil sonst bist du ja radikalisiert, wenn wir das nicht machen. Ja, genau. Dann wurf auch beim Strafrecht und bezüglich des BKA kritisch begleiten. Ich sage Ihnen, es gibt für Strafrechtsverschärfung gar keine kriminologischen Daten, dass die irgendwie Straftaten verhindern, meine Damen und Herren. Strafrahmenerhöhungen helfen gar nicht, wenn es gar nicht erst zu Anklagen kommt. Ja, sondern Ermittlungsverfahren eingestellt werden. Und deshalb meine ich, dass wir die Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwälte, Gerichte ermutigen und ertüchtigen müssen, in diesem Bereich gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit tatsächlich auch mal Anklageschriften zu verfassen. Wir müssen sie qualifizieren, meine Damen und Herren. Das Einzige, was ich... Ja, guten Tag, hier ist die Staatsanwaltschaft. Ihnen wird vorgeworfen, Sie mögen Menschen nicht. So. Und genauso. Ja, das ist schlimm. Man könnte halt auch von der anderen Seite genauso argumentieren, dass die ganzen Propagandadelikte der Linken nicht verfolgt werden, etc. pp. Also, das ist wieder reine Parteipolitik im Endeffekt. Meine Leute bitte schützen, die Bösen bitte. Und habt ihr euch schon mal überlegt, wie absurd das ist, in der gleichen Rede A, zu fordern, dass man die Antifa unterstützt und B, zu fordern, dass man die Polizei unterstützt. So, das... Naja, aber wenn die Polizei natürlich dann die gleichen Maßstäbe ansetzt, ist ja alles wieder in Ordnung. Wir müssen ja nur die richtigen Leute verfolgen. Und das denkt doch die Dame offenbar, dass das auch funktioniert so. Weil sonst würde sie sowas nicht fordern. Ja, wenn es doch in die andere Richtung läuft, ich meine, das ist ja klar, was die machen. Die haben ja ihre Journalistenfreunde und die werden das dann schon wieder so hindrehen, dass alle Welt dann genauso wie mit ihrem komischen Fall, wo ich bis heute nicht verstehe, was da jetzt die Verzerrung ihrer Aussage gewesen sein soll oder so, weil sie das ja auch nie erklärt, weil es wird immer nur gesagt, es wäre ja auch falsch dargestellt worden und dann geht es darum, dass sie da irgendwie beleidigt worden ist und dann wird vielleicht noch drüber geredet, dass es angeblich ein Urteil gewesen sein soll, wo es gar kein Urteil war und es gar nicht um die Sache selber ging, sondern darum, ob sie irgendwelche... Ich habe das auch so verstanden, wie die Leute das verstanden haben, glaube ich. Auskunftsersuchen da irgendwie hat oder so, irgendwelche nebulösen Geschichten. Und ja, es wird überhaupt nicht argumentiert für irgendwas, es wird einfach nur auf der Moralebene da irgendwie rumlamentiert und man verlässt sich drauf, dass die Leute dann hören, so größtes Unrecht gegen die arme Frau... Und da dann mit einstimmen in den Chor. Und leider funktioniert das ja auch so. Und deswegen werden die auch bei bleiben, bei dieser Taktik. Sie hat auch erzählt, dass sie mit irgendwie Sternleuten oder Spiegelleuten also zu ein paar Leuten hingefahren wären, die ja eben böse Kommentare gemacht haben oder so. Und die waren ganz erstaunt, dass sie das überhaupt liest. Die Katja Kippel liest ihre Kommentare zum Beispiel nicht. So. Die tut sich da mehr Ruhe an. Ist eine Broschüre über Menschenrechte, Rassismus erkennen und verhandeln. Wir brauchen diese Fortbildung. Wir brauchen aber nicht eine Vorverlagerung von Strafbarkeit, wie Sie es beim 140 oder beim 241 machen. Die bayerischen Vorschläge sind übrigens bei Beleidigung dann sogar noch besser. Wir brauchen beim BKA das will ich durchaus loben. Wir brauchen eine zentrale Stelle, die, Herr Reusch hat es nicht verstanden, wundert mich nicht, die eben nicht Poststelle ist, die weiterleitet, meine Damen und Herren, sondern die selber Lagebilder und Analysen erstellt, wo das Zentrum des Rechtsextremismus ist. Das ist richtig. Falsch ist, dass sämtliche Daten sofort von jedem einschließlich der Passwörter übermittelt werden dürfen, meine Damen und Herren. Wir brauchen Klarstellungen. Was sind Achso, er wollte erst mal ein bisschen Gesinnungsschnüffelei betreiben und dann eben die Leute aufklären oder nicht aufklären. Wir brauchen Löschungspflichten, meine Damen und Herren, an dieser Stelle. Warum? Frau Kollegin Künast. Mein letzter Satz, wirklich. Wir müssen Rechtsextremismus mit allen Mitteln bekämpfen. Wir müssen die Opfer stärken, aber die Bürgerrechte erhalten. Ja, Opfer stärken sehe ich nicht mit dem Gesetz, weiß ich nicht. Nur sehr bedingt. Naja, die Opfer, das, was Sie als die Opfer bezeichnen, natürlich. Ja, das auch. Ja. Ja, aber wenn die jetzt wirklich Daten sammeln von irgendwelchen Leuten, die sie dann zusammentragen, wo sie glauben, dass die vielleicht demnächst irgendwie böse werden oder so, wo sie jetzt eigentlich nur eins gemacht haben, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja dann erst recht anlasslos und dann auch irgendwie Gesinnungsschnüffelei, finde ich. Was soll das? Ja, das ist ja noch die Frage, ob das überhaupt jetzt so gemeint ist. Ich verstehe es eher so, dass sie halt natürlich die Grenze bis ins Unermessliche senken wollen, also jedes böse Wort und so, wenn es nur an die falsche Person ist, dass das dann direkt beim Bundesfucking-Kriminalamt abgeheftet werden soll unter Rechtsextremismus dann, damit die dann das Lagebild haben. Das Lagebild für Rumnöhlerei im verschissenen Internet. Ja, hier wegen Hanau, da gab es jetzt auch nochmal so ein Nachspiel. Die Polizei sucht eben nach Leuten, ermittelt gegen Leute, die angeblich sich positiv zu diesem Vorfall geäußert haben. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Also, das positive Urteil über irgendwelche Straftaten oder so, soll da jetzt auch geahndet werden. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte im Bundestag noch einen gehört, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt abgehakt mit dem Bundestag, zu dem Thema mit dem Gesetz, der meinte, dass normalerweise niemand verpflichtet ist, irgendwelche Straftaten zu melden oder so. Da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, aber das sah Twitter dann. Das war der Herr von der AfD, glaube ich, der das gesagt hat, ja. Naja. Ja, sie suchen jeden kleinen Scheiß raus, ne? Offensichtlich. Ja, und auch in diesem Fall wieder. Ich meine, es ist natürlich nicht schön, irgend so einem Heini da irgendwie zu gratulieren und ich weiß nicht, ob das dann wirklich ernst gemeint ist oder ob die dann nur edgy sein wollen oder so oder meinen, der Typ... Ja, genau, es macht wahrscheinlich Spaß, irgendwie was reinzuschreiben, wo dann alle sich darüber aufregen. Und dann, ich habe keine Ahnung, aber selbst wenn das alles ernst gemeint ist, ist es immer noch ein Unterschied, ob man so einen geschmacklosen Bullshit hier macht oder ob man das selber gegen irgendwen vorgeht und die Leute sind auch nicht dazu in der Lage, selber gegen irgendwen vorzugehen, nur weil sie so einen geschmacklosen Bullshit machen. Das sind komplett unterschiedliche Dinge. Und auch hier wieder. Also, wo ist der Nutzen da drin, gegen diese Leute dann vorzugehen? Das müsst ihr mir mal sagen, verraten. Ja, ich weiß, ihr glaubt alle, dass ihr seid alle absolut davon überzeugt, dass das einen riesen Nutzen bringt, aber tut mir furchtbar leid, das kann kein Mensch wissen. In England läuft das so also ein bisschen so mit den vorher versuchen rauszufinden, ob das jetzt also mit dem prophylaktischen herauszufinden, was das also jetzt für schlimme Leute sind oder so. Und ich hatte angesehen, der wurde angerufen von der Polizei und dann haben sie ihm gesagt, seine Tweets wären irgendwie bedenklich. Also nicht strafbar, okay, ja, aber bedenklich. Ja, also da kriege ich, so. Ich aber einen richtigen Nazi- und UdSSR-Vibe. Du verstößt gegen kein Gesetz, kriegst aber einen Anruf von der Polizei. Nein, ja, der war auch entsprechend baff und sauer und so, ja, ja. Übrigens ist die Belohnung und Billigung von Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung oder Verbreitung von Schriften mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. Uff. So, das ist schon. Ja, aber da kannst du ein ja auch schon. Das Gesetz. Da kannst du ja dann aber auch schon wieder anfangen zu sagen, ist jetzt irgendein komisches Messageboard. Ist das jetzt eine öffentliche Versammlung? Ist das jetzt und gefährdet das jetzt den öffentlichen Frieden, wenn die denn dazu beglückwünschen? Ja. Wenn sie das zur Versammlung erklären, dann wird das so einen quasi öffentlichen Raum und da können sie auch nicht mehr einfach so in die Meinungsfreiheit eingreifen oder Twitter nicht mehr in die Meinungsfreiheit. Also ich habe nach Hanau ziemlich üble Takes auf Twitter gelesen und habe mich auch gefragt, wie man sowas schreiben kann. Ich will jetzt nicht, dass die Leute für 3 Jahre ins Gefängnis kommen oder so, aber ich verstehe schon. Was ist das von der Michael Lobo? Es gibt schon eklige Sachen, finde ich. Ja, es gibt auch eklige Sachen. Aber es geht ja jetzt darum, ob das irgendjemandem hilft, so dagegen vorzugehen. Und das glaube ich. Aber Chris, das ist ein Stoppschild. Das deradikalisiert die Leute. Ja. Das hast du doch vorhin gelernt. Also meiner Meinung nach gibt es ja auch so ein Prioritätssystem, dass sowas doch sowieso relativ stark nach hinten sortiert wird. Oder wenn man eine starke Reichweite hat, dann wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber das heißt doch, nach dem Gesetz darf man zum Beispiel nicht Gesegnete anstatt Infizierte sagen. Also, weil das wird ja zum Teil auch gemacht. Also. Ja, aber das ist ja keine, du verherrlichst da ja keine Straftat, du verherrlichst ein Virus, ein Ding. Kein Corona ist illegal. Übel. Ja, hier haben wir den jungen Mann, der letzte Woche in dem Video gesagt hat, ins Parlament gehe ich nur, um Staatsknete abzugreifen und Infos aus dem Staatsapparat an die Bewegung zu leaken. Sag mal, ich habe den nur von hinten gesehen letzte Woche. Der war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag und ist es jetzt nicht mehr. Und selbst seine Parteigenossen, die ihn da eingestellt haben, sind dem Bericht nach erschüttert gewesen über diese Aussage. Kann sich jeder überlegen, wie viel man denen jetzt noch glaubt nach der Strategie von Konferenz. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass so jemand, der offen sagt, ich bin hier, um Geheimnisse zu verraten und irgendwie... Ja. Minder zu leisten, dass der auch nicht weiter auf unsere Kosten da ist. Der ist dann nicht mehr tragbar, aber auch nur, weil es aufgefallen ist. Ne? Ja, das hatten wir ja. Die Konferenz war nicht falsch, es waren nur zu viele Kameras dabei. Ja, es gehört aber immer dazu, im Prinzip, dass man auffallen muss, dass man sich erwischen lassen muss. Ja. Und hier mal so wieder so ein Beispiel dafür, was halt in unserem Land weniger geahndet wird. Du kannst ja noch ein bisschen runterscrollen, damit man das Bild besser sieht. Das ist in Chemnitz. Deutsche Täter sind keine Opfer, fuck Nazis. Und man sieht hier auf dem Bild die Statue von einer Frau, die ein Kind trägt. Ich weiß nicht, ob es noch lebt. Sieht fast aus, als wäre es ein totes Kind. Es geht um die Opfer der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Und ja, da sieht man wieder mal die menschenfreundliche Gesinnung dieser Leute, die Frau Künast gerne dauerfinanziert hätte. Ja, stimmt, Sprühdosen sind auch teuer. Das hier ist ein Artikel, wo ich erst dachte, okay, da hat jemand eine Glosse geschrieben, aber dann bin ich dann doch stutzig geworden. Ihr habt alle mitgekriegt, dass die Firma Balsen ihre Kekse, ihre edelherben Schokokekse Afrika umbenennen möchte, weil die üblichen Verdächtigen haben wieder mal einen Anfall gekriegt, als sie gesehen haben, dass Schokolade und Afrika hier im Zusammenhang gestellt wird. Naja. Wo waren wir? Ja, genau, mit diesem leichten und schnell errungenen Sieg könnten sich Antirassisten aber nicht zufrieden geben. Denn das eigentliche Problem ist doch der Name Afrika selbst. Es handelt sich um eine Fremdbezeichnung, die vor 2200 Jahren alte weiße Männer, Kolonialisten und Imperialisten obendrein dem Kontinent übergestülpt haben. Ja, bitte in Wakanda umbenennen und fertig ist. In einer Zeit, in der ähnliche von außen aufgezwungene Namen wie Lappen, Zigeuner oder Indianer längst durch selbstgewählte Bezeichnungen der jeweiligen Völker ersetzt worden sind, wird das Etikett Afrika merkwürdigerweise ganz bedenkenlos weiterverwendet, obwohl es von Eindringlingen stammt, die auf dem Kontinent vor allem Rohstoffe, Sklaven, Elfenbein und wilde Tiere für ihre Zirkusarenen suchten. Dann wird erklärt, Afrika, Libya, die römischen Provinzen und so weiter und so fort. Der Name Afrika leitet sich her von Afri, so nannten die Römer die Bewohner der Gebiete westlich des Nils, also des antiken Libyen. Gemeint war damit ursprünglich ein indigener Stamm, der zu den Vorfahren der Berber gehört. Wo ist denn der Vorschlag, den er jetzt genau... Trotzdem wird, trotz all dieser Sachen, wird das Wort Afrika von der Afrikanischen Union bis hin zu Afrodeutschen von den schwarzen Menschen immer noch als Eigenbezeichnung benutzt. Was denken die sich eigentlich? Nicht allen dürfte sein rassistischer Ursprung bekannt sein. Vielleicht ist es Zeit, den Kontinent von seinem Namen zu befreien und damit, und ihn damit auch linguistisch zu dekolonialisieren. Es gibt ja offensichtlich wenigstens einen indigenen Begriff, der Afrika ersetzen könnte. Auf dem Kontinent selbst und in den nordamerikanischen schwarzen Nationalistenkreisen beruft man sich stolz auf den alten Begriff Al-Kebulan, der auf arabisches Land der Schwarzen zurückgeführt wird. Ja, das hört sich für mich immer noch rassistisch an. Ein arabischer Begriff. Wer hat den Sklaven hat in Afrika nochmal genau? Ein arabischer Begriff, ja, weil schwarze Nationalistenkreise, das sind dann wahrscheinlich hier die Black Muslims oder so, die möchten gerne, dass das so heißt, aber ich weiß nicht, Afrika ist so ein positives Wort für Afrikaner. Also es wird die Kneipen überall hier, wenn's irgendwie afrikanische Läden gibt, heißt das immer irgendwas mit Afrika, Mama of Africa oder sonst irgendwas. Diese ganze Rasta und das ist alles irgendwie mit dem Wort verbunden. Ich weiß nicht. Und was ist mit den Asiaten? Weil Asia ist ja auch eine römische Erfindung. Ne? Da müssen wir dann auch überlegen. Amerika geht gar nicht. Das muss sowieso weg. Ich denke, wir sollten vielleicht alle Kontinente neu benennen. Vielleicht mit Nummern. Oder Symbole oder so. Also ich bin dafür, die Namen. Ich bin dafür, dass wir England schon mal umbenennen. Erst Rip One. Ja, aber Eurasien geht auch gar nicht, finde ich. Also. Ja, das ist schon mal trans, würde ich sagen. Das weiß noch nicht so ganz, was es ist. Und Ozeanien, reduziere ich die Leute dann nicht auf das Meer? Ich weiß nicht. Also Fragen über Fragen. Aber auf jeden Fall, die Welt hat hier ein wichtiges Think-Piece für euch geliefert. Ihr könnt euch ja mal Gedanken drüber machen. Oh. Tada! Psychology of Popular Media. Aha. Who are Gamergate? A descriptive study of individuals involved in the Gamergate controversy. Jetzt wird's aber interessant. Gamergate, davon habe ich ja noch nie gehört. Ja, es ist soweit. Endlich können wir auch eine peer-reviewed Veröffentlichung zu Gamergate anführen, wenn uns wieder jemand damit auf den Sack geht, dass wir die Alt-Right sind und Trump ins Amt gehievt haben und all die ganzen Dinge. Genau. Das basiert auf der Umfrage, die der Journalist Brad Glasgow gemacht hat. Die haben wir schon des Öfteren, glaube ich, hier besprochen. Und die habe ich auch schon 100.000 Mal an Leute verschickt, die eben genannten Sachen irgendwie auf Twitter wieder mal rausposaunt haben. Und jetzt ist sie peer-reviewed und damit eine Quelle. Ich frage mich, ob jemand schon versucht hat, sie in den englischen Wikipedia-Artikel reinzuschmuggeln. Müsste man eigentlich mal nachschauen. Das stimmt allerdings. Wo dann langsam eine Kritik-Section anfängt zu wachsen. Und früher oder später alles übernimmt. Ja, und ich habe das gestern an jemanden geschickt, der sich gerade darüber ausgelassen hat, dass er seine bezahlter Talk über Gamergate jetzt irgendwie auch Vorlage für die Masterarbeit wird, die man schreibt. Und natürlich Feminismuskram und so, das, ja, die Studie, die ich ihr geschickt habe, die ihr gerade gesehen habt, dafür wurde ich als komischer Otto bezeichnet. Und das ist hier sowas, was die Dame wohl in ihrer Masterarbeit hier tatsächlich als Quelle benutzt. Feministische Theorie mit, wo war das hier? Hier der Gesandte für Hassrede schon rausgesucht. Mit Marx und feministischer Standpunkt. Ah, voll gut. Feministische Standpunkttheorie, was von den Postmodernisten abgemünzt worden ist. Und marxistische Theorien. In dem Artikel wird es wahrscheinlich darum gehen, dass man eben die klassisches Proletariat, dass das jetzt auf Frau umgemünzt wird, weil also Standpunkt ist in der Lingo von diesen Akademikern, die sich mit linker Soße bekleckern, immer sozusagen, dass du unterdrückt bist und dass du jetzt einen neuen Standpunkt hast und dass du dann halt daran forschen musst, wie dein Standpunkt sich auf die Welt auswirkt, weil du ja überall unterdrückt bist. Also die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung. Ich freue mich schon drauf, es zu lesen. Standpunkttheorie. Eine Standpunkttheorie behauptet eine Abhängigkeit der Erkenntnisgewinnung von der Position innerhalb gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. Die Standpunkttheorie ist oftmals Bestandteil von Identitätspolitiken. Ich habe Kopfweh. Und ja, kommt aus der Postmoderne. Also Standpoint-Theorie. Mhm. Mit so einem South Park, glaubst du. What the fuck? Ja. Die Enzyklopädie Almanica. Diese neue deutsche Enzyklopädie ist eine Verweigerung. Akte 01 könnt ihr jetzt bestellen. 9,80 Euro, 96 Seiten. Und wisst ihr, was euch dann da drin erwartet? Tweets. Nein. Tweets von Hengame. Nein. Tweets von Ash. Und Migrantifa. Und hast du nicht gesehen. 10 Euro dafür, dass euch jemand Tweets ausdruckt und es eine Enzyklopädie nennt. Es ist, und das ist anscheinend nur der erste Band. Also freut euch drauf. Oh, es ist jetzt draußen. Ja, denn Gunnar Kunz hat ein Schwarzbuch Feminismus rausgegeben und beschreibt das hier in dem Artikel auf Kunti, was er da so zusammengefasst hat und zusammengetragen hat. Also es geht um die wichtigsten Fakten der letzten 30, 40 Jahre. 40 Jahre, ja. 1968 bis 2019. Und er stellt sehr viele Dinge richtig und so weiter, die üblichen Fehler und hat er halt ein Nachschlagewerk geschaffen, das ich mal empfehlen wollte. Kostet 20 Euro, 1990, ich glaube über Amazon bestellbar und soll wohl vor allen Dingen eine gute Argumentationshilfe sein. Ne? Mal vorstellen. Kaufen. Mein Kauftipp für heute. Ja, und hier haben wir Tim Berners-Lee, den sogenannten Erfinder des Internets und keine Ahnung, ob der schon länger so drauf ist, aber er plappert in diesem Ding hier im Endeffekt das Zeug der Feministinnen einfach nach. Er sieht auch die Frauen ganz schlimm benachteiligt, die werden mit Hass überzogen. Hier, Tim, das ist der Text, den du sagen musst, damit du keinen Ärger bekommst. Genau. Neuen Untersuchungen der Web Foundation und der World Association of Girl Guides and Girl Scouts zufolge habe schon mehr als die Hälfte der jungen Frauen online Gewalt erfahren. Durch Drohungen, Belästigung und die Verbreitung von privaten Fotos ohne Zustimmung. Viele gäben ihre Ausbildung, ihre Arbeit oder ihr politisches Amt deshalb auf. Andere zögen sich aus sozialen Medien zurück und die Welt verliere damit ihre Stimmen. 84% der Befragten würden davon ausgehen, dass die Zustände sich noch verschlimmern werden. Zweitens sei es bei Männern um 21% wahrscheinlicher, dass diese einen Netzzugang haben, in den ärmsten Ländern sogar 52%. Damit werde die Ungleichheit gefestigt, so Berners-Lee. Millionen Mädchen und Frauen hätten nicht die Chance, online zu lernen, Geld zu verdienen und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Drittens diskriminieren manche Anwendungen künstlicher Intelligenz Frauen. So habe 2018 eine Amazon-Anwendung für Arbeitsplatzvermittlung gestoppt werden müssen, weil die Algorithmen aufgrund historischer Daten aus den Zeiten, als überwiegend Männer bestimmte Jobs innehatten, bei der Auswahl Männer bevorzugte. Das sind die drei Punkte, die ihr sieht. KI, Netzzugang und dieses böse, böse Harassment, dem nur Frauen offensichtlich. Also er verliert kein Wort darüber, dass Männer irgendwie auch irgendwie angegriffen werden. Naja. Da, eine Welt, in der so vielen Frauen und Mädchen der Zugang zu diesen Grundlagen verwehrt wird, sei absolut inakzeptabel. Wobei ich glaube, dass halt gerade diese 52% in den ärmsten Ländern daherkommen, dass da halt ganz wenige Leute überhaupt nur einen Internetanschluss haben. Und dann sind es oft auch noch patriarchale Länder. Und das ändert ihr nicht, indem ihr irgendwie Internetzugänge naja. Also in armen Ländern haben die Leute, glaube ich, am ehesten Internet dann übers Handy. Ja, also. Und wenn du arm bist und es bei dir um Essen geht und darum, dass du dir die Krankenversicherung kaum leisten kannst, interessierst du dich bestimmt auch krass fürs Internet. Also. Ja, obwohl da Gesundheitstipps entstehen würden. Zynik auf. Woody Allen hat seine Memoiren verfasst und wollte die mal veröffentlichen. Das war aber nicht so einfach, dann einen Verlag zu finden. Rowohlt hat sich dann bereit erklärt. Und dann sind so ein paar Autoren von Rowohlt gekommen und haben einen offenen Brief verfasst dagegen. Also, weil er ja angeblich irgendwie mit seinen Kindern was angefangen hätte oder so. Vor Jahrzehnten. Beweise haben sie dann natürlich auch nicht für, weil das Gericht hat ja auch nichts gefunden damals. Aber sie wollten mal ein bisschen Virtual Signaling wohl betreiben. Das hat auch ein paar Tage ganz gut geklappt. Am Ende hat aber der Rowohlt Verlag dann die Veröffentlichung trotzdem zugesagt. Erst hatten sie so ein bisschen zurückgezogen, weil sie sich mit denen nur unterhalten wollten oder so. Aber es kamen dann auch verschiedene Artikel über die Woche raus, die alle doch dieses Bestreben, das Buch da zu verhindern, sehr befremdlich fanden, weil ja auch jemand, der was falsch gemacht hat, noch Bücher veröffentlichen können sollte. Zumal ihm halt nichts nachgewiesen worden ist. Und das kommt ja noch oben drauf, ja genau, selbst wenn. Ja. Aber da gab es natürlich auch die üblichen Hot-Takes von wegen, ja, wir müssen aber trotzdem halt den Frauen glauben, den Opfern glauben. Also die übliche Aushebelung der Unschuldsvermutung wurde ja auch hier wieder gefordert. Fact-Checking betreiben, nämlich von so Sachen, die 30, 40 Jahre her sind. Viel Spaß beim Fact-Checking. Ne? Das hat das Gericht nicht hingekriegt, damit der Sascha Lobo das auch nicht hinkriegen. Der war da einer der Unterzeichner. Ne? Und auch eine uns bekannte Margarete Stokowski. Wie hat jemand so schön auf Twitter gesagt, dieses Buch von Woody Allen wird viel mehr Geld verdienen als diese Handvoll zweitklassiger Autoren, die sich da aufregen für Rowohlt. Und da sollte Rowohlt einfach die ökonomische Entscheidung treffen, ändern. Und vielleicht hat die Autorin jetzt auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel praktisch gerührt dafür. Und ich mag ja nicht alles von ihm, aber wenn er komödiantisch unterwegs ist, finde ich die Sachen schon echt teilweise wirklich großartig. Also die letzte Nacht des Boris Gruschenko ist ein super Film, den man mal gucken kann. Oder natürlich, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten. Ja. Diese alten Dinger. Es könnte sein, dass er masturbiert, dann fliegen wir gegen die Decke. Oder er benutzt einer von diesen Gummis. Also ich fand Matchpoint eigentlich ganz gut. Aber der war nicht so komödiantisch. Aber den fand ich gut. Deconstructing Woody. Ah, der Niggi Meyer, der kommt immer mit den geilsten Takes, Alter. Ich liebe Niggi. Der ist einfach. Er hatte einen von diesen Artikeln rausgesucht, die sich eben gegen den offenen Brief gegen Woody Allen gewandt haben. Und da hieß es wohl an einer Stelle in dem Text, dass dem Meinungsmob, das Meinungspöbel, das Maul gestopft werden soll oder so. Ja, genau. Das Moralpöbel. Zurückgenommen sozusagen. Dem Moralpöbel, nicht dem Moralpöbel. Ja. Finde ich ein schönes Wort. Ja, Moralpöbel, das Maul stopfen, finde ich auch okay. Das ist ja das, was so ein Kühner ist auch behauptet vorzuhaben. Ne? Ja, nicht so viel anders. Ja, und was ich da so in dem Anriss hier unten lese, dass es halt ausschließlich Sache der Justiz ist und nicht irgendwelcher Moralapostel. Da kann ich nur klatschen. Hier wird argumentativ das Maul gestopft und die Kühners muss irgendwie mit Gesetz und so weiter das Maul stopfen. Ne? Das ist schon ein Unterschied in der Qualität. Ja, Brandenburg gegen Ohio. Das ist eine ziemlich interessante Sache, was ich diese Woche erst mitbekommen habe, nämlich bei dem YouTuber Louis Leveau, der hat darüber gesprochen und ich habe mir das nochmal angeschaut, nämlich das ist eine Entscheidung vom obersten Gerichtshof in Amerika und hier geht es um Redefreiheit, weil es ist ja so ein Ding, was immer mal wieder zitiert wird von allen möglichen Leuten, die paar Serien und Shows irgendwie aus Amerika gesehen haben und sich deswegen für Experten für amerikanisches Recht halten. Da gibt es ja immer diese Geschichte mit der berühmten Entscheidung zum Thema Redefreiheit, wo es geheißen hat, dass man nicht Feuer rufen darf in einem vollen Raum, weil das dann irgendwie die Leute dann zu Schaden kommen dabei und dass man das deswegen verhindern müsste durch den Staat, dass das dann die Grenzen der Redefreiheit wären und so. Und diese Brandenburg gegen Ohio Entscheidung, also Brandenburg ist in diesem Fall natürlich nicht Brandenburg der deutsche Staat, obwohl es lustig wäre, weil Ohio ist in dem Fall schon der die Stadt oder ist ein Staat, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall Brandenburg ist ein Mensch, nämlich ein Mitglied im Ku Klux Klan, der in einer Rede dazu aufgerufen hat, also er hat gemeint, dass in den 60er Jahren war das, hat er gemeint, dass die Regierung sich nicht um die Weißen kümmert und das war ja so zu der Bürgerrechtsbewegungszeit in Amerika und er hat quasi dazu aufgerufen, dass man einen Marsch auf Washington macht, was ja zu der Zeit auch gemacht wurde von der Bürgerrechtsbewegung und quasi dann da die Leute zur Rechenschaft zieht. Also er hat nicht genau gesagt, was man mit denen machen soll, aber das war halt impliziert, dass man denen dann da irgendwie zu irgendwas zwingen soll oder so. Auf jeden Fall wurde er dann da verurteilt zu einer 10-jährigen Haftstrafe wegen einem Gesetz, was es da gab in Ohio. Und dieses Gesetz, das wurde ursprünglich eingeführt, um gegen den Kommunismus vorzugehen. Also das war so ein Gesetz aus der Red Scare-Zeit, wo man halt eben sich gedacht hat, wenn die jetzt hier irgendwie die Leute dazu aufrufen, hier Revolution zu machen oder so, dann braucht man ein Gesetz, um dagegen vorgehen zu können. Und ja, wie wir gerade vorhin schon bei Frau Kühners gesagt haben, ne, manchmal da kommt es dann anders, als man denkt und irgendwelche Gesetze, die man eigentlich für eine Gruppe von Leuten vorgesehen hat, wird dann plötzlich für eine ganz andere Gruppe von Leuten angewendet. In diesem Fall halt eben was eigentlich gegen die Kommunisten sein sollte, war dann jetzt hier gegen diesen Ku Klux Klan-Angehörigen. Und da gab es dann halt, das ist dann vor dem obersten Verfassungsgericht da gelandet in Amerika und die haben dann halt entschieden, dass das nicht in Ordnung ist. Also dass diese Aussage, dass man da jetzt mal auf Washington marschieren sollte und die da zur Rechenschaft ziehen sollte, dass das nicht hinreichend konkret ist, um das zu rechtfertigen, dass man irgendwie unter so einem Gesetz dann halt die Leute dafür bestraft, nur für das, was sie da halt gesagt haben. Und das widerspricht halt dieser Sache mit dem, man darf nicht Feuer rufen, weil es halt auch nicht hinreichend konkret ist in dem Fall. Also, dass die da wirklich irgendwas, das wirklich irgendeine schlechte Auswirkung hat, kann man halt nicht hinreichend konkret sagen. Also das Einzige, was halt eben möglich wäre, wäre, wenn man jetzt direkt in einem Punkt halt zu dem einen anderen, zu einem anderen sagt, irgendwie, wir müssen jetzt hier denjenigen hier jetzt irgendwie umbringen oder so. Irgendwas, was jetzt wirklich direkt in einer bestimmten Situation halt komplett konkret ist. Das würde ausreichen, dass man so ein Gesetz machen könnte. Ansonsten halt eben nicht. Und das, ja, das ist das, was halt seit den 60er Jahren die stehende Rechtsprechung quasi in diesem Fall ist und nicht die Geschichte mit dem Feuerrufen. Obwohl ständig diese Geschichte mit dem Feuerrufen halt zitiert wird, so nach dem Motto, ja, die Amerikaner, die schränken das auch ein und tralala und Gefahr, Gefahr, Gefahr. Im Endeffekt ja. Kommt es so auf so ein Verursacherprinzip raus, aber wenn du Feuer rufst und die Leute verletzen sich dann beim Rauslaufen, obwohl es gar kein Feuer war, dann bist du ja Verursacher und dann musst du eh bezahlen. Ja, es geht ja noch. Wer ruft heute noch Feuer? Man hustet einfach ein paar Mal und dann. Ja, ist auch wahr. Ich dachte, du brauchst mal 112 oder was. Aber es geht ja um dieses Incitement, also diesen Aufruf quasi dann dazu, irgendwelche Handlungen zu begehen. Und das haben die halt eben damit jetzt geregelt und das seit den 60er Jahren halt eben. Und ich fand das halt ganz interessant, weil das, also ich hatte das noch nie gehört, aber scheinbar, ja, scheint das in Amerika relativ bekannt zu sein. Washington ist doch praktisch jetzt zu so einem geflügelten Wort geworden, ne? Die Feministen gemacht, dann die Anti-Trumps gemacht oder so, war das nicht so? Ja, aber das war ja dieses Ding in der Bürgerrechtsbewegung, wo die da so einen ziemlich großen Aufmarsch da mal hatten, ja. Das war ja mit dieser berühmten Rede von Martin Luther King, da mit diesem I Have a Dream Speech und so, das war ja der March on Washington. Jetzt von der Bürgerrechtsbewegung. Ja, und da hätte man wahrscheinlich auch sagen können, oh, was haben die denn jetzt vor oder so, ne? Also, das ist halt dieser ganze Gummikram. Und die haben das hier halt konkretisiert und gesagt, so, das muss halt hinreichend konkret sein. Ansonsten kann man da gar nichts machen vorher oder so. Oder die Leute nur dafür belangen, dass sie irgendwelche vagen Andeutungen gemacht haben, dass irgendwelche Leute blöd sind und man gegen die mal irgendwie vorgehen sollte oder so. Aber das ist natürlich auch Amerika. Das ist nochmal eine andere Sache natürlich als in Deutschland, wo wir ja diese wunderbaren Würdebegriffe haben, die sowieso komplett schwammig sind. Also darf ich nicht in Helikoptergeräuschen lachen. Ja. Ja, das mit den ausländischen Staatsmännern und so, dass man die nicht beleidigen darf oder verächtlich Ja, machen. genau, Verächtlich ja. machen ist ja auch so ein schönes Ding, weil da kannst du ja auch alles Mögliche unterfassen. Ne? Das Kannst du da so wohl, ja. darunter fassen, wenn einer nur ein Gesicht macht oder so. Ne? Und dieses habe ich immer reingegeben, das ist offiziell von der Regierung von Großbritannien, die Bedingungen dafür, dass man eine TV-License braucht, also bei denen halt die Gebühren fürs Fernsehen, das ist bei denen tatsächlich auch nur, bezahlen muss. Und das ist halt eigentlich relativ überschaubar. Sie sagen halt. Okay. Was ist die andere Version? Ich weiß irgendwie. Sie erklären erstmal, wofür du keine Lizenz brauchst. Das ist schon mal auch nicht Ja, schlecht. also die Variante, die ich irgendwie hatte, sah irgendwie anders aus. Ich weiß nicht, ob jetzt hier was verschwunden ist, aber auf jeden Fall, wenn du halt einen Fernseher hast, dann brauchst du auf jeden Fall diese TV-License. Und du brauchst die auch, wenn du Programme von der BBC im Internet guckst, dann brauchst du sie auch. Aber du brauchst die nicht, wie hier halt schon steht, ne, wenn man einfach nur ein Fernsehgerät hat, aber das nur zum Videogucken benutzt oder irgendwelche Sachen sich anschaut von den anderen Fernsehsendern übers Internet oder irgendwelche YouTube-Videos oder sowas guckt. Ja, und die anderen Sachen, Closed Circuit und sowas, ist eh egal, aber ja, auf jeden Fall ganz anders als in Deutschland, wo es ja früher eine Geräteabgabe war und heutzutage, also wenn du einen Fernseher hattest, mit dem du theoretisch das empfangen kannst, egal ob du es überhaupt angeschlossen hast oder so, dann halt immer bezahlen musstest. Und dann haben sie es ja vor einer ganzen Weile schon geändert auf, dass einfach jeder Haushalt pauschal das bezahlen muss, inklusive die Arbeitgeber für die Arbeitsplätze und so und nicht mehr geräteabhängig. Ja, das mit der Und 2 Wohnung haben sie dann gnädigerweise wieder rausgenommen. haben sie? Nee, das war auch diese Verfassungsbeschwerde, die sie dann nicht hingekriegt haben. Okay, ich Das mit dachte, den das ist zwei zwei. Wohnungen. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, aber Ich meine, das wäre das einzig Positive gewesen, was so für die Leute entschieden hätten, dass dann mit der Zweitwohnung nicht so Nee, ist, dass ich die glaube, Leute das war zahlen, auch dass nicht sie durch. nur Da haben sie es untermäßig bezahlt probiert werden mit der müssen oder so. Verfassungsbeschwerde, aber ist, glaube ich, nicht Ja. hingekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, whatever. Aber ja, auf jeden Fall, ne, das ist halt wesentlich weniger hier in England. Also da könnte man jetzt theoretisch, also in meinem Fall zum Beispiel, mein Fernseher ist nicht angeschlossen, schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Wenn ich es nicht für uns hier bräuchte, würde ich mir von Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nichts mehr angucken. Ich finde das alles zum Kotzen. Und ja, könnte man dann quasi darauf verzichten. Aber so, wir leben ja leider nicht in England. Ein Und bisschen der Grund, warum die Leute ausgelaufen. jetzt alle wieder viel ankommen mit dem Kram, und das mache ich jetzt wirklich kurz, ist halt eben größtenteils wegen Doctor Who und dieser grauenvollen. Also, Doctor Who ist eine Serie von der BBC, die schon etlich alt ist, also über 50 Jahre gibt es die schon, mit einer ziemlich großen Pause zwischendurch. Und die haben sie jetzt. Die haben ja den Hauptcharakter von dieser Serie jetzt zu einer Frau gemacht, zum ersten Mal in dem ganzen Lauf von der Serie. Und da haben viele Leute ja schon vermutet, dass es alles in Ideologie endet. Und diese Vermutung der Leute ist definitiv hundertprozentig zugetroffen. Und jetzt haben sie quasi auch noch die ganze Vorgeschichte von der ganzen Serie sind sie jetzt nochmal angegangen und haben die komplett durcheinander gemogelt mit irgendwelchen Einfügungen, dass quasi dieser Charakter schon immer eine Frau gewesen ist, auch eine schwarze Frau, und dann quasi nur von den bösen patriarchalen Leuten da die schwarze Frau dafür zu benutzt haben, um ihre ganze Zivilisation aufzubauen und so. Und halt für so ein Ding, was halt 100% SJW-Ideologie ist, haben die jetzt so eine Institution von einer Serie, die irgendwie drei Generationen von Leute irgendwie sich angeguckt haben, haben sie jetzt komplett in Arsch gemacht und das da eingefügt und so. Das ist wirklich grauenvoll. Also es ist echt so ziemlich heftig. Aber es ist halt BBC, es ist halt öffentliches Fernsehen und so, und es ist halt nur noch Agenda pushen und Leute erziehen. Und, ja. Da regen sich die Engländer auch gerne mal drüber auf, ne? Ja, hier haben wir mal wieder was aus der Abteilung Gute Nachrichten. Der Musiker Nick Cave, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von dem Duett mit Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Aber der hat ja auch als mit seiner Band den Bad Seeds eine jahrzehntelange Karriere überhaupt gemacht. Und der wurde gefragt hier, wie sieht das aus, so deine Texte von früher, die könnten heute problematisch gefunden werden. Willst du da vielleicht was dran ändern oder singst du die jetzt anders, weil heute halt manche Ausdrücke oder Dinge nicht mehr so gesagt werden sollten? Und er antwortet darauf in einer wunderbaren, in einem wunderbaren kurzen Abschnitt. Wo haben wir es? Und ich möchte nur den einen Absatz vorlesen. Welcher Songwriter hätte voraussagen können vor 30 Jahren, dass die Zukunft ihren Sinn für Humor verlieren würde, ihren Sinn für Verspieltheit, ihren Sinn für Kontext, Nuance und Ironie und in die Hände einer Gruppe ständig angepisster, dauerempörter fallen würde? Wie hätten wir das wissen sollen? Und ja, finde ich toll, dass es halt Leute gibt, die auch ein bisschen mehr Gewicht haben als wir und die aber genau die gleichen Sachen fragen und das genauso scheiße finden wie wir. Ein alter weißer Sack, nichts zu sagen. Ja, natürlich ein alter weißer Mann, aber könnte er heute mal dann auf Spotify gucken, ob ich die Musik von ihm gefällt. Ja. Ach, wer hätte es gedacht? Frauen am meisten betroffen. Ich sagen, Frauen werden am schlimmsten betroffen. Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt kennen. Ja, irgendwie bist du jetzt rausgekattet. Aber auf jeden Fall Frauen am schlimmsten betroffen vom Coronavirus. Ja, überschriftreich, okay. Ich habe noch einen Bonmot dazu von Twitter. Jemand hat geschrieben, man müsse Hillary Clinton nur einreden, der Coronavirus wolle gegen sie aussagen und dann hätte sich das sehr schnell erledigt. Meinst du, der Coronavirus hat sich nicht selbst umgebracht, oder wie? Ja, der Coronavirus zeigt übrigens auch sehr schön, wie anfällig kapitalistische Systeme, die nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, für solche Krisen sind. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Zu gegebener Zeit, sagt hier ein Mensch von den Grünen. Ja, aber also dieser eine Halbsatz, nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, das stimmt schon. Also wir sehen ja, dass zum Beispiel die Produktion von Arzneimitteln gefährdet ist, weil die Grundstoffe halt dankenswerterweise nur in Indien und China hergestellt werden, weil das da günstiger ist, die herzustellen. Ja, aber das meint er damit nicht. Aber ja, aber also ich will nur sagen, ich sehe schon die Möglichkeit, in die Richtung zu argumentieren. Und ob das besser oder schlechter für die Menschen ist, dass wir das so verteilen, da kann man ja drüber streiten, aber man kann nicht drüber streiten, dass halt die einzigen, die an dieser Globalisierung wirklich verdienen, halt die Leute sind, die oben sitzen und den Rahmen abschöpfen. Die anderen müssen solche Krisen aushalten und im Zweifelsfall für ein paar Cent am Tag in irgendwelchen Chemiefabriken in Indien oder China Arzneimittelgrundstoffe herstellen. Nationalkapitalismus jetzt. Das nicht, aber also ich denke, wenn was umgedacht werden muss, dann ist es doch diese Grundversorgung. Also was glauben die denn, wenn mal wirklich was passiert irgendwie? Oder China und USA irgendwie sagen, wir machen jetzt irgendwie hier, wir kloppen uns um ein paar kleine Inseln und machen deswegen alles dicht oder so. Mhm. Dann kriegen wir kein Aspirin mehr oder was? Hier haben wir einen Artikel vom Telegraph. Italians over 80 will be left to die as country is overwhelmed by coronavirus. Da sieht man, dass die Kurve eben nicht verflacht wurde durch soziale Distanz und dass dadurch ein Anstieg an Infizierten erreicht worden ist, der die Gesundheitssysteme überlastet. Und durch die Überlastung der Gesundheitssysteme sind die Italiener dazu gezwungen, schwere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, Menschen, die alt sind oder halt eine Vorerkrankung haben, erhalten weniger Hilfe wie Menschen, die eine höhere Gesundungschance haben. Und die Situation haben wir zurzeit in Italien und das ist unschön. Ja. Ja, und da gibt es ja auch einen festgelegten medizinischen Begriff für, den sieht man ja auch auf dem Bild eingeblendet, Triage. Ja, das ist halt in Krisenzeiten müssen Ressourcen eingeteilt werden und da werden halt Überlebenschancen gegenseitig abgewägt. Das ist jetzt nichts so total Ungewöhnliches, aber die Situation ist ungewöhnlich, natürlich. Mhm. Aber ich habe auch schon gelesen, dass China 10.000 Ventilatoren nach Italien geschickt hat. Also das sind die Chinesen gerade ziemlich auf Trab, dass die sozusagen die Anzahl an Ventilatoren, also die werden nicht so häufig hergestellt, die brauchen wir in Intensivversorgungsstationen und da haben die Chinesen einige Sachen nach Italien geschickt. Also ja, mal gucken. Ja, das große Problem ist ja, dass die Patienten mehrere Tage lang einen extremen Kreislaufschock ausgesetzt sind, wo sie auch beatmet werden müssen. Und da ist halt bestimmtes medizinisches Equipment für erforderlich und das Fachpersonal, was damit ordentlich umgehen kann. Das ist die Ressourcenknappheit. Ja, das habe ich auch gesehen. Also ich habe die Bilder, Satellitenbilder gesehen. Der Artikel ist nicht von mir, aber ja. Vor 2 Wochen meinte ich ja schon, dass ich Gerüchte aus dem Iran gehört habe, die nicht so schön waren, die ich live on air und nicht unbedingt weiter sagen wollte. Aber wenn jetzt die Mainstream-Medien das aufgreifen, dann ist es halt auch gesichert, dass eben die Massengräber so groß sind, dass man sie von einem Satelliten aus betrachten kann. Also ich habe vorhin noch ein Video aus dem Iran gesehen, wo sie Parkhäuser zu Krankenhäusern umbauen. Also ja, eher nicht so gute News. So Fake News? Fake News vom Ministerium? Ja, das fand ich ganz merkwürdig hier. Das Bundesministerium für Gesundheit sagt, Achtung, Fake News. Achtung, Achtung. Und da steht hier, es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Ja, was denn auch noch? Ja, was denn noch? Ja, vor allem, das ist von gestern das Ding. Und ja, allein von gestern auf heute haben mehrere deutsche Städte massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens angekündigt. Ja, ja, eben. Nicht die Angelika. Ja, aber da ging eine Nachricht rum, wo eine Frau erzählt hat, dass sie eine Kollegin hat, die irgendwo höher in der Regierung Sekretärin ist und dass eben der komplette Lockdown des Landes vorbereitet wird und das ging rum. Ja, und aber bitte, natürlich, das würde ich von denen verlangen, dass die Pläne für so einen Moment jetzt gerade irgendwie aus der Schublade holen, natürlich. Ja, sollten sie eigentlich auch, weil Deutschland hat gemessen an der Bevölkerungszahl eine höhere Infektion, also mehr Infizierte wie China. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nur mal kurz, also statistisch gesehen, China hat 56 Cases pro 1 Million Menschen. Mehr hat Niederlande, Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Schweden, Slowenien, Bahrain, Estonia, Katar, Dänemark, Südkorea, Iran, Spanien, Norwegen, Schweiz und Italien haben alle mehr Infizierte prozentual zur Gesamtbevölkerung wie China. Also der Lockdown ist eigentlich überfällig. Also, aber gut. Ja, da wäre es halt ganz gut zu wissen, wie die Planzahlen tatsächlich sind, wie viele Intensivplätze denn deutschlandweit in den Krankenhäusern vorgehalten sind, im Normalfall und im Krisenfall. Weil 28.000 und ist wohl nicht so, dass sie schon an den Kapazitäten sind. In Deutschland nicht. Also in Italien schon, aber in Deutschland ja, nicht. Ja, ich meine jetzt von Deutschland. In Italien ist die Situation ja auch noch mal ein bisschen anders. In Deutschland haben wir 28.000 Betten und davon sind aber 80% generell belegt, so im Schnitt. Und aber bis zur Marge, wo es bei uns kritisch wird, müssen wir noch einige Infizierte mehr haben. Also da habe ich auch eine Statistik dazu, die kommt später eventuell noch das in Köln. Ist die Quelle hier, it's time to name Antifa a terror. Oh. Ja, hier haben wir ein kleines Gerichtsurteil. Gehen wir mal ganz woanders hin, wieder in den amerikanischen Wahlkampf. Und Google und Meinungsfreiheit. Tulsi Gabbard ist ja weiterhin im demokratischen Wahlkampf. Alle reden ja nur über Bernie Sanders und Joe Biden, aber Tulsi Gabbard ist weiterhin auch im Rennen. Und alle reden darüber, dass Bernie Sanders sehr unterdrückt wird, strukturell. Aber wie gesagt, Tulsi Gabbard ist immer noch im Rennen und keiner weiß es. Also ja, so viel dazu. Sie hat Google verklagt, weil ja Google quasi sich geweigert hat, Werbung von ihr zu schalten und gewisse Pro-Tulsi Gabbard-Artikel niedriger gerankt hat, nachweislich. Und jetzt hat ein Gericht entschieden, dass also es wurde quasi unter dem First Amendment geklagt, also wegen der Meinungsfreiheit und ja, dass es nicht unterdrückt werden darf. Das ist vielleicht doch sowas wie eine quasi öffentliche Plattform, ne? Ja, aber das Gericht hat gesagt, Google, haha, was man, wie man so oft im Internet hört, ja, it's a private company. Können so gesehen deswegen machen, was sie wollen. Und deswegen ist die Klage in der Form, wie sie eingereicht wurde, nicht stattzugeben. Okay. Ja, weil halt auf die Meinungsfreiheit geklagt wurde und Google ein Unternehmen ist und nicht an die Meinungsfreiheit gebunden ist und das auch keinen Zusammenhang mit politischer Manipulation besteht, was die Meinungsfreiheit und Google angeht. Und das interpretieren viele Leute halt so, dass quasi das ein Freifahrtschein wäre für Google, politisch zu manipulieren, wenn sie es denn wollen würden. Ich behaupte einfach mal, sie tun es eh schon. Ja, dem würde ich zustimmen. Ja, und deswegen ist das doch relativ signifikant. Und ja, kleine andere Meldung mal, ganz aus dem Ausland. Ja, und hier haben wir jetzt ein Corona-Video, was gelöscht wurde von Öffentlich-Rechtlichen. Schauen wir noch mal rein. Mutiert. Und zwar von einem Virus zu einem psychologischen Massenphänomen, Panik. Denn die breitet sich derzeit in Deutschland schneller aus als das Virus selbst. Die ersten laufen sogar schon mit Mundschutz durch die Städte. Und bewusste Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und reißerische Überschriften über das Coronavirus dominieren derzeit die sozialen Medien. Das Problem ist, wir wissen zu wenig über das Virus. Es ist uns fremd und das Fremde macht uns erstmal Angst. Viele sind verunsichert. Und ein bisschen Vorsicht bei Viren ist ja generell nicht verkehrt. Nein. Doch in den sozialen Medien häufen sich jetzt Fake News, Verschwörungstheorien und Berichte, die Angst vor dem Coronavirus machen sollen. Und das meiste davon stimmt aber gar nicht. Eine der Behauptungen, die man häufig liest, das Coronavirus ist hoch ansteckend und sehr gefährlich. Wie ansteckend das Coronavirus tatsächlich ist, lässt sich im Moment noch nicht genau beurteilen. Doch. Die WHO geht aber davon aus, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,4 bis 2,5 Menschen ansteckt. Chinesische Behörden geben einen Wert zwischen 1,5 und 3,5 an. Andere Studien sprechen davon, dass ein Infizierter bis zu 5 Menschen anstecken kann. Hört sich erstmal verheerend an, aber vielleicht, weil einem der Vergleich fehlt. Ein Mensch mit Grippe steckt zwischen 2 und 3 Menschen an. Eine mit Masern infizierte Person sogar zwischen 12 und 18. Diese ganze Panikmache hat einen ganz bestimmten Zweck: Klicks generieren. Denn mit Angst lässt sich richtig viel Reichweite machen. Jeder möchte sich selbst vor Gefahren schützen und auch seine Familie und Freunde. Deswegen teilt man dann auch mal schnell solche Inhalte, einfach um andere zu warnen. Der andere Zweck dieser Angstmache ist Destabilisierung. Die Bevölkerung soll verunsichert werden, was das Vertrauen in den Staat und dessen Glaubwürdigkeit erschüttern soll. Alten politischen Forderungen soll außerdem nochmal Nachdruck verliehen werden. Beispielsweise nehmen viele Menschen aus dem rechten Spektrum das Virus jetzt zum Anlass, Grenzschließungen zu fordern. Die sollen das Virus abhalten. Um die immer gleichen Forderungen auszusprechen, ist ein fremdes Virus tatsächlich ein willkommener Anlass. Vor fremden Killerviren haben wahrscheinlich noch mehr Menschen Angst als vor fremden Menschen aus fremden Ländern. Nicht zuletzt. Das ist schon richtig heftig. Also, das ist ein bisschen dämlich, oder? Also, dass das nicht selber als Fake News deklariert wird. Also, natürlich. Es wurde gelöscht, ja. Die haben es gelöscht. Weil sie sich geschämt haben, nachdem sie gemerkt haben, was für eine Scheiße sie produziert haben. Das ist schon richtig heftig. Verflacht eure Kurven. Ja. Also, wenn ich das angucke, da denke ich schon fast, die AA-Stiftung hatte recht mit ihrer Warnung vor den Zäpfchen. Ja, weißt du, ich hatte das gefunden, weil es beim Tichy erwähnt wurde. Allerdings hat der Tichy auch irgendwie gesagt, die hätten behauptet, dass es überhaupt nicht ansteckend wäre oder man noch nicht wüsste, ob es überhaupt ansteckend ist oder so. Und das ist nun wiederum nicht richtig, wie wir ja gerade gesehen haben. Die haben ja schon gesagt, dass es ansteckend ist. Ja, sie hat ja schon auch gesagt, dass sie nicht wüsste. Also nur knapp 170.000 Menschen infiziert, die alljährliche 760 Millionen Quarantäne in China, die Grenzschließung von Spanien und Italien. Und das passiert regelmäßig bei der Grippe. Also regelmäßig. Zu den Masern. Ich glaube, dass die Masern auch so eine hohe Zahl der Verbreitung haben, ja, weil die sich unter Kindern eben verbreitet. Und wenn ein Kind mit Masern in den Kindergarten kommt, dann haben alle Masern hinterher. Ist doch klar. Das wäre zumindest eine Erklärung dafür. Ich meine, die drastischen Einschnitte, die staatlichen Maßnahmen, die jetzt gefahren werden, die sind sehr unschön. Aber ich meine, es ist ja immer noch ein präventiver Charakter. Ja, da können wir ja froh drüber sein, dass wir noch nicht irgendwelche Leute in Wohnungen einschweißen müssen. Oder du meinst, so. Sie halten jetzt die Wirtschaft so lange an, bis endlich wieder Nachfrage herrscht? Tatsächlich ja. Ja, ja, ne? Genau, so das, so, ne? Die halten die Wirtschaft so lange an, bis wieder Nachfrage herrscht. Genau das. Diese psychischen Folgen der radikalen Eindämmungsmaßnahmen werden wesentlich schlimmer sein, als wenn wir jetzt das Virus einfach seinen Weg machen ließen. Dann wäre in ein paar Wochen nämlich Schluss. So riskieren wir die langfristige psychische Gesundheit von Millionen. Also wenn du wegen dem Virus psychische Probleme bekommst, dann bist du eh nicht so gut gebaut und so, das vielleicht mal generell zum Arzt gehen und mal also mit ihm reden. Ja, vor allem jemand, also das fand ich so den hottesten Take diese Woche zum Thema Virus. Und was ist das Problem, mal ein paar Tage eben nicht vor die Tür zu gehen und vielleicht mal nicht in die Kneipe zu gehen und vielleicht mal, also ja, welche psychischen Folgen, also dass du vielleicht mal mit dir selbst alleine bist und die Leere in deinem Kopf spürst. Vielleicht. Die Angst wahrscheinlich, die Angst. Allgemein. Ja, und vor allem langfristig. Also die Generation meiner Großeltern hat den Bombenkrieg miterlebt. Und die haben danach eigentlich ein sehr gutes, erfülltes Leben geführt. Langfristige psychische Gesundheit. Wegen ein paar Tagen nicht so oft rausgehen. Und bitte nicht in einen Club oder ins Kino gehen. Ja, ich glaube auch. Also, ich denke mal, die. Also, ich will das hier jetzt überhaupt nicht unterschreiben, was dieser Oliver Nolan hier gesagt hat. Aber ich denke mal, bestimmte Sachen in den letzten paar Wochen war schon ein gewisser psychologischer Schock für viele Leute. Einfach alleine die Sache mit den leeren Regalen oder einem leeren Regal im Supermarkt, das sind die Leute einfach nicht gewöhnt. Ja, aber bitte, Price, das ist eigentlich nur die Realität. Also. Ja. Der Schock hat sie im Endeffekt aus ihrem Matrix-Ding mal kurz rausgeholt und ihnen gesagt, übrigens, dahinter existiert noch eine ganze Ebene von Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Das, genau, aber was nur, viele Leute halt. So wie das hier verdreht wird, ist natürlich ganz schlimm. Dem Virus einfach seinen Weg machen lassen. Ich meine, Scheiß auf alle alten Leute oder was will der hier damit sagen? Ja, also, ja, vor allem, wenn du halt gar nichts machen würdest, würde das halt in die Millionen gehen, die halt wegsterben. Also, das wäre nicht so gut. Das weiß ich gar nicht, aber es trifft ja hauptsächlich Alte, aber der eine Arzt meinte ja, dass es irgendwie Nein. Normale Sterblichkeit von 850.000 irgendwie auf 880 rauskommen würde, man würde es vielleicht gar nicht merken oder so. Aber wenn das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, dann kriegst du doppelzahlige Prozentsatzraten von Sterberaten. Okay, also das sehe ich ein. Relativ. Ja, vor allem auch, wir haben ja nicht nur Corona. Es gibt ja auch, werden ja auch Leute weiterhin krank und müssen auf die Intensivstation mit, keine Ahnung, nach Operationen und. Ja, und die ganzen Desinfektionsmittel sind ja schon alleine ein Problem. Ne? Also du musst ja im Krankenhaus mit irgendwelchen anderen Sachen einzudämmen, musst du ja desinfizieren vernünftig. Also in England, in Italien ist wohl das größte Problem tatsächlich die Plätze zum Intubieren, also die da künstlich beatmet werden. Ja, ich glaube vor allen Dingen, das Hauptproblem aus meiner Sicht jetzt langfristig gesehen sind die ganzen Existenzen, die da jetzt zerstört werden. Alle möglichen Leute, ich meine bei Twitter, zumindest jetzt aus meiner Blase, irgendwie Selbstständige, Freiberufler und so, die jetzt nichts machen können, irgendwie vielleicht über Wochen oder so. Die kriegen alle Kredite angeblich. Ja, angeblich. Oder aber so. Da gab es auch, das hatte ich jetzt leider vergessen. Ja, Kredite muss auch zurückzahlen. Das hatte ich jetzt leider vergessen einzureichen. Es gab von dieser Interessengemeinschaft von der Veranstaltungsbranche gab es so einen Beitrag über einen, der da probiert hat, was zu bekommen. Da hieß es überhaupt, er müsste jetzt irgendwelche Businesspläne ausarbeiten und so langfristig über 3 Jahre oder so, was er dann irgendwie machen will, bevor er irgendwelche Kredite bekommt. Ja. Und bei allen Informationsstellen, wo er angerufen hat, haben sie ihm aufrichtiges Beileid ausgedrückt nach dem Motto, in der Mitleidsbekundungen waren reichlich, aber wenig Hilfe halt, ne? Weil die Leute alle nur sagen so, ja, naja, für deine Angestellten können wir Kurzarbeit machen, aber ansonsten ist da nicht viel, ne? Ich meine, was sollen die Leute da jetzt machen? Und vor allen Dingen dann diese Kredite, muss man ja auch irgendwann wieder zurückbezahlen und so, null Zins haben die jetzt auch nicht. Und das, ja, es sind einige Sachen angekündigt worden, wie Erleichterungen im regulatorischen Prozess in der Kreditvergabe von Banken, dass Banken leichter Kreditlinien für Unternehmen geben können. Allerdings sind ja jetzt schon sehr viele Kreditlinien in den letzten Wochen gekündigt worden von Banken. Deswegen hat das, wenn dann, nur einen kompensatorischen Effekt und keinen, der irgendwas bringen würde. Und dann gibt es ja noch die Stundung der Vorsteuer, die angekündigt wurde. Beziehungsweise die Stundung, die zinsfreie Stundung der Vorsteuer, ja, dass die Leute das Cash, was sie quasi in der Kasse haben, behalten können und nicht an den Staat abführen müssen direkt. Das sind ziemlich kleine Maßnahmen. Ich finde auch, dass da noch einiges kommen wird, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch einen Bekannten, der ist Musiker. Und dort sieht es halt auch ziemlich furchtbar aus. Also da ist halt, weißt du, 70%. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das mit Hubschraubergeld zuscheißen kann, Entschuldigung. Also und ich glaube nicht, dass der was erhalten wird. Also durch, weißt du, der ist kleiner Selbstständiger. Das ist alles so Mini-Selbstständigkeit und dann, keine Ahnung. Ja, das sind genau die Storys, die ich halt die Woche über jetzt auch bei Twitter hatte. Oh, Mast. Aber kann man da nicht einfach einen Bürgen suchen? Und dann zahlt es am Ende doch auch der Staat, oder? Ja, stimmt. Ja, sicher, je länger das geht, desto eher kommt dann auch der Staat dann mal in Zahlungsschwierigkeiten. Ne? Wo soll das denn hernehmen, wenn die Banken hier funktionieren? Ich halte das auch für einigermaßen gefährlich, sagen wir so. Ja gut, ich könnte mir halt vorstellen, das ist ja eigentlich, was wir jetzt gerade anfangen, ist ja das interessanteste Thema an dem ganzen Ding. Wie wird das die Wirtschaft verändern? Ja. Also fast das Sinnvollste wäre irgendwie diese zwei Kreditkartenfirmen, deren Hochhäuser zu sprengen und dazu die Pixies zu nehmen. Ja, genau. Ich glaube, also ein Reset wäre, also wirklich ein weltweiter Reset, aber dann da sehe ich irgendwie nicht die Einigung für. Aber könnte sein, dass Corona, wenn das lang genug geht, wird das die einzige Möglichkeit bleiben. Ich meine, ich bin da Laie, das müsste der Price eher beurteilen oder so, aber. Ich kann gerade überhaupt nicht sagen, in welche Richtung das Ganze geht. Ich habe ja schon gesagt, dass wir generell in einer sehr schwierigen Situation sind, weil das ganze Finanzsystem auf kurzfristige Refinanzierung aufgebaut ist, aber an sich ausgelegt ist auf langfristige Refinanzierung. Und jetzt haben wir ja genau die Situation, wenn du 3 Monate Geschäftstätigkeit verlierst und deine Kredite alle 3 Monate neu refinanziert werden müssen, dann ist das Problem sofort klar. So, und das Problem haben eben nicht nur kleine Unternehmen, sondern auch große Konzerne. Ich habe den Aktienindex geschortet und warte auf Montag, dass die Börse weiter einbricht. Ja, hier die Geschichte habe ich gestern, da bin ich drüber gestolpert, da gehen jetzt schon die Gerüchte rum, dass die Amis versuchen, eine deutsche Firma, die an einem Impfstoff forscht, ranzukommen und die praktisch einzukaufen, um dann diesen Impfstoff halt für die USA vorrangig erstmal zu sichern. War das nicht mit Tamiflu genauso damals? War das nicht? Ich weiß es nicht. Aber die Firma, also ich habe vorhin, war ich nochmal bei einem Kumpel und da liefen Nachrichten und da hieß es, die Firma hat aber angeblich gesagt, es gibt keine Angebote aus den USA und wenn, würde das auch nicht so laufen können, dass das dann praktisch exklusiv erstmal für die USA gemacht wird. Aber ich fände es schon gut, wenn unsere Regierung da jetzt, wenn wir schon regulatorische Möglichkeiten haben, dann sollte man solche Verkäufe meiner Meinung nach momentan auch verhindern. Ja. Ja, ich sehe es aber allerdings auch so, dass wir einen extremen Influx von amerikanischem Kapital haben werden nach der Krise, die deutsche Unternehmen aufkaufen werden. Super. Ja, und das fand ich halt einfach irgendwie so ein bisschen, ja, zynisch lustig, keine Ahnung. Also, dass jetzt schon afrikanische Staaten den europäischen Staatsbürgern die Einreise verweigern wollen, ist ja schon ein bisschen grotesk, wenn man überlegt, was für Diskussionen seit 2015 geführt worden sind. Aber ja, offene Grenzen, no borders, no nations, kein Mensch ist illegal, hust, hust. Die haben halt ihre Visa-Regeln und so. Ich kenne das von Nigeria jetzt zum Beispiel, da weiß ich, dass man als Deutscher auch nicht viel einfacher nach Nigeria reinkommt, für länger jedenfalls, als Nigerianer nach Deutschland. Also. Ja, hier haben wir so ein bisschen Comic Relief. Da musst du ein bisschen hochscrollen, glaube ich, bitte, Chris. Da sieht man das Bild. Das ist aus einem Video gecaptured, deswegen ist das nicht besonders gut. Der niederländische Premierminister hat eine große Rede ans Volk gehalten und hat halt auf gewisse Sachen hingewiesen, unter anderem auch, dass man nicht mehr Leuten die Hand schütteln sollte, und nach seiner Rede ist er einfach direkt zu seinem Nachbar gegangen, hat ihm erstmal die Hand geschüttelt. Ja? Ja, ich denke mal, das hat sich ja eingebürgert, auch im Geschäftsleben. Verschiedene Geschäftsstellen haben ja so kleine Zettel ausgedruckt, wie wir beraten mit Herz oder nicht mit Hand, oder irgendwelche Sprüche haben die sich ausgedacht, versuchen irgendwie spielerisch damit umzugehen. Ja gut, ne, es gibt ja auch die Blowfish geht ja auch, ne? Warum Japaner sich voreinander verneigen, ne? Und nicht die Hand geben. Und dass man sich gegenseitig die Hand gibt, das hat wohl archaische Gründe und hat noch irgendwas mit Schwertkampftradition irgendwas zu tun. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ja, das ist, denke ich mal, vielleicht eine Sache, die sich einfach ändern wird im täglichen Umgang. Dass man nicht mehr die Hand schüttelt, sondern ja, irgendwas anderes. Nie mehr? Aber so konnte man immer die Soja-Jungs von den anderen unterscheiden. Ah, kann sagen, das ist auch einer, den ich eingereicht habe. Ist auch etwas Comic Relief, und zwar hat es mehrere Sitzungen im Europäischen Parlament gegeben, und da werden ja immer irgendwelche Experten eingeladen, die Aussagen machen, und alle Experten sind halt aufgrund der Coronavirus-Angelegenheit nicht ins Parlament gelassen worden, sind vorher ausgeladen worden, mit der einzigen Ausnahme von Greta Thunberg. Voll gut. Die Parlamentarier gefragt, so... Mann, das steht an der Scheune. Es steht noch an der Scheune. Also, wir reden hier von irgendwelchen Professoren oder irgendwelchen Leuten, Experten, die in irgendwelchen Fachkommissionen Aussagen machen. Und ja, es sind mehrere hunderte Personen gewesen. Und die einzige Ausnahme war halt, ja, weiß ich auch nicht. Die politische Ränkeschmiede im Hintergrund, die macht auch vor so einer Krise nicht halt. Ich denke mal, das haben wir bis jetzt in der Sendung auch gut dargestellt. Das mit dem Händeschütteln stand bei Wikipedia, ist, um zu checken, ob der andere eine Waffe in der Hand hat. Ja. Wenn man blind ist, oder was? Ja, oder vielleicht hat er so eine geheime Waffe oder so. Ja, aber das war jetzt ableistisch von dir, Marx. Ich meine, wenn man Rechtshänder ist und man hat die Hand des anderen in der Hand, dann ist es schwierig, dass der sein Schwert mit links zieht. Irgendwie sowas. Aber dumm für Erinnerung. Ich bin gar kein Linkshänder. Hier haben wir einen Artikel von der CDC über die H1N1-Pandemic, also die 2009er. Ich dachte mir einfach nur so, wenn das vielleicht für unsere Zuschauer aktuell etwas schwerer ist, das einzuordnen, sich vielleicht mal tief von 2009 da den Artikel durchzulesen. Da erfährt man auch viel, wie das damals gelaufen ist. Und ich meine nur, also die Leute im Gesundheitssystem, denen geht der Arsch auf Grundeis, aber so persönliche Panik braucht man jetzt nicht unbedingt. Also nur so als Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir schon ähnliche Events auch in der Vergangenheit hatten, die wir auch gut gemeistert haben, also relativ gut. Und dass halt jetzt das nur ein bisschen aggressiver ist, wie sonst üblich, aber dass wir halt im Jahrestakt Probleme halt mit Viren haben. Das sozusagen in vielen geopolitischen Büchern steht auch, was sind die größten Probleme der Menschheit? Nuclear Proliferation, Pandemics, Earthquake, Climate Change. Also so stehen die Sachen drin. Und deswegen hier zum Einordnen von der CDC. Ja, wie der Ebbes gerade schon gesagt hat, ist das Ganze mit dieser Pandemie ja ein Phänomen, was wofür es im Vorfeld schon sehr viele Planungen gab. Und eine dieser Planungen ist auch ein Pandemiefonds auf EU-Ebene. Da gibt es gerade Streitigkeiten, ob Großbritannien da Geld draus beziehen darf oder nicht, wegen Brexit. Aber es gibt halt auch einen weltweiten Fonds, in den das ist quasi ein Publikumsfonds gewesen. Der wurde quasi als Anlageprodukt auf dem Finanzmarkt institutionellen und Privatinvestoren verkauft. In der Größenordnung von 500 bis 1 Milliarde US-Dollar äquivalent. Und diese Fonds, die sind halt an gewisse Bedingungen gebunden, wann herrscht eine Pandemie. Und dann werden aus diesem Fonds, dann wird dieser Fonds quasi ausgelöst. Die Leute, die ihr Geld investiert haben, die kriegen einen Haircut von 36-45%, je nach Produkt. Und das Geld wird dann quasi ausgezahlt an Länder, die ein schlechtes Gesundheitssystem haben. Denken wir an Länder in Afrika, Südostasien, Südamerika. Und laut den Extrapolationen, die in diesem Artikel hier beschrieben werden, ist es so, dass ein Pandemiestatus wohl erst am 9. April erreicht sein wird. Zumindest laut den Bedingungen, an die dieser Bond unterliegt. Und sehr viele Finanzprodukte auf dem weltweiten Markt sind quasi an ähnliche Bedingungen gekoppelt. Versicherungen auch. Und deswegen kann es sein, dass wir im April nochmal ein extremes Ereignis auf den Finanzmärkten haben werden. Ich weiß nicht, ob positiv oder negativ. Das ist einfach nur eine interessante Sache, die man noch auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert. Und da kann man sich das auch nochmal ein bisschen durchlesen. Also ja, es wurden sehr große Rücklagen gebildet und sehr große Versicherungen. Und es wird ja jetzt gesagt, dass viele, viele Unternehmen am Wanken sind. Und wenn sie halt bis April durchhalten, kann es sein, dass halt sehr viele Finanzmittel wieder freigesetzt werden für die oder eben auch nicht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ja. Ja, nachher wird es so, wie als die Fed den Leitzins gesenkt hat und der Dow Jones um 1,5 Prozentpunkte eingebrochen ist nach der Meldung. Ja. Coronavirus, why you must act now. Das ist ein sehr langer Artikel, aber der sehr wichtig ist, dass man den liest. Also ich würde euch bitte alle 453 Zuhörer und alle, die es aus der Dose anhören, Coronavirus, why you must act now von Thomas Pueo. Bitte lest euch den Artikel durch, damit ihr gut informiert seid. Also damit man einschätzen kann, was noch auf uns zukommt, wie sich das in Wuhan verhalten hat, was man wissenschaftlich drüber weiß, wie Südkorea die Lage unter Kontrolle gebracht hat, was Italien bevorsteht, was Deutschland bevorsteht, wie es sozusagen weitergeht. Das sind sozusagen die letzten wissenschaftlichen Informationen über Verbreitung aufbearbeitet damit es eben auch Plebs verstehen. Coronavirus, why you must act now. Mit schönen Grafiken und Anzeigen weiter unten. Also, ja. Sehr wichtiger Artikel. Aber muss man sich in Ruhe durchlesen. Also, der ist schon viral gegangen und wurde auch schon ziemlich oft übersetzt. Und ja, ist wichtig, den zu kennen. Also. Und vor allem, er macht keine Panikmache, sondern er hat ein positives Szenario, negatives Szenario. Hier in der Grafik gerade sieht man, dass wann der Lockdown gekommen ist und kurz danach sind auch die Infektionszahlen runtergegangen, die echten Zahlen. Also man konnte das, nachdem man Wuhan abgeriegelt hat und später sozusagen eine gewisse Zeit verstrichen ist, konnte man herausrechnen, wie sich die Infektionszahlen verhalten haben, und ohne Quarantäne funktioniert es halt bisher nicht. Also leider. Also. Und ja, der Artikel ist wie gesagt sehr wichtig. Ich würde euch alle drum bitten, den zu lesen. Also. Ja. Warum ist so still? Ja, man steht ein bisschen davor wie die Ochs vom Berg oder die. Ja, ich dachte, nur, Schlange oder so. Ihr müsst den selber lesen, weil der ist halt viel Text. Ich kann nicht alles vorlesen, und wenn ich zu viel spoiler, dann weiß ich, dass ihr alle faul seid und die nicht lesen werden. Oder? Einfach ein, zwei Punkte raus. Nun, ich denke mal, wir haben ja schon, du hast ja vorhin eine gute Zahl genannt mit den Plätzen auf der Intensivstation. Hm. Ich denke mal, das ist eine Sache, an der man sich orientieren kann. Was die Fallzahlen angeht, ja, man hat ja immer die Differenz zwischen Leuten, die infiziert sind, Leute, die wirklich intensiv infiziert und Leute, die kuriert sind. Und dann kann man sich ja im Kopf ungefähr denken. Ja, es ist ja auch richtig, nur also betroffen oder sagen wir, für gefährlich ist es ja doch wohl tatsächlich eher für die Älteren. Ne? So. Nein. Also wenn das Gesundheitssystem überfordert ist, sterben auch dann die. Nicht mehr, also. Ja, dann nicht mehr. Ja gut, die Prozent. 80% sind einfach durch den ganz normalen Alltag einfach Sachen, die immer passieren, so und belegt. Die 20% Spitze, die ist für die Sondersituation, die Kapazitäten werden ja noch ausgebaut. Das ist ja auch normalerweise. Aber das ist halt der Punkt. Irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, geht man jetzt mehr auf die Sondersituation ein oder priorisiert man das, was am Alltag normal anfällt? Das ist dann wieder eine Triage-Angelegenheit. Ich habe heute beim Kumpel, als ich da saß, auch ein bisschen Snooker geguckt, das ist total gespenstisch. Die spielen in Gibraltar ohne Zuschauer. Und er hat mir erzählt, gestern ist es wohl so gewesen, dass sogar die Schiedsrichter nicht dahin gekommen sind, weil einfach kein Durchkommen war nach Gibraltar. Und die Spieler müssen sich dann die Bälle gegenseitig wieder auflegen. Normal macht das der Schiedsrichter. Also es ist schon irre, was das für Blüten treibt. Und hier haben wir die Webseite nextstrain.org, wo wissenschaftliche Ergebnisse zur Analyse von Viren und generell von Krankheiten veröffentlicht werden. Also man hat da auch Ebola und andere Späße in Anführungszeichen. Und hier haben wir die Epidemiologie vom Coronavirus, und wir haben bereits 500 Mutationen, und es wird die Entwicklung von einem Impfstoff etwas erschweren. Aber mal schauen, wie die Wissenschaft sich darum bemüht. Also Nvidia hat heute dazu aufgerufen, dass die Leute sich bei Folding at Home anmelden und ihre ungenutzte Rechenzeit auf dem Rechner und die Power von den Grafikkarten denen zur Verfügung stellen, und da gibt es im Moment auch halt Sachen, die rechnen an praktisch solchen Analysen. Genau. Also das ist eigentlich eine gute Sache, die man machen kann, wenn man irgendwie den Rechner den ganzen Tag laufen hat. Und hier haben wir noch eine Übersicht von 17 verschiedenen Visualisierungen vom Coronavirus, wo man halt darauf vertrauen kann, dass die Daten halt von einer ordentlichen Institution kommen, die das halt wissenschaftlich machen und die das halt ordentlich berechnen. Also und auch ordentlich darstellen. Und da habt ihr hier eine Übersicht von verschiedenen Übersichten. Und hier kommen wir jetzt noch zu einem Buch, was mir sehr gefallen hat. The Unsinkable Who Survives When a Disaster Strikes and Why. Was davon handelt, was zum Beispiel bei Hurricane Katrina der Fall war, was bei Feuern der Fall ist, wie sich Menschen in extremen Situationen verhalten. Und ganz am Anfang vom Stream habe ich ja euch auch den Normalitätsbias erzählt, dass 70% der Menschen in einem Desaster sich ganz normal verhalten, also nicht merken oder nicht wahrhaben wollen, dass eben Desaster vorhanden liegt. Und hier dieses Buch arbeitet es halt ganz gut auf, wer durchkommt, wer nicht durchkommt, was zum Beispiel eine Rangelei bei einem Flugzeugabsturz im Gang ausmacht, also dass die Leute nicht rauskommen, nicht schneller rauskommen und wie man eben keine Panik behält, also dass man keine Panik aufkommen lässt und wie die Menschen bei einem School-Shooting, also bei einer Schießerei in der Schule, wie sie sich verhalten, wie sie überleben können. Und das Buch ist halt ganz interessant in der Beziehung, wie man eben ein Desaster überlebt. Also ja, da habt ihr es. Ich hoffe, das Buch gefällt euch. Kommen wir zu einem anderen Desaster, was ein bisschen untergeht in der Nachrichtenlage. Und zwar in Afrika gibt es gerade eine Heuschreckenplage von epischem Ausmaß. Es ist bis jetzt noch nicht das Schlimmste, was jemals passiert ist, aber es ist, wird debattiert, ob es Rang 2 oder 3 ist. Vom Südosten des Kontinents hat sich das mittlerweile bis nach Saudi-Arabien quasi verbreitet. Wir reden von einer durchschnittlichen Population von 40 Millionen Heuschrecken pro Quadratkilometer im Gebiet, was betroffen ist. Das ist natürlich, ist nicht flächendeckend das Land, aber es ist quasi ein kompletter Streifen quer durch Afrika, der komplett mit Heuschrecken übersät ist. Und, ist kaputt, ne? jegliche Agrikultur oder sonstiges ist absolut unmöglich dadurch. Du kannst gerne ein bisschen runterscrollen, Chris, wenn du magst. Da haben wir noch ein paar andere Bilder. Und ja, das Besondere hieran ist, dass es verschiedene Schwärme sind, die sich nicht gegenseitig aggressiv attackieren, sondern die fliegen einfach friedlich nebeneinander her. Das ist wohl ungewöhnlich. Und dann sind dadurch, dass es halt unterschiedliche Insekten sind, werden halt auch unterschiedliche Sachen aufgefressen, wie es normalerweise der Fall ist. Und ja, generell ist das ein massives Problem und keiner weiß, was man so wirklich genau machen soll da. Und wie gesagt, das hat sich ausgebreitet einmal quer durch Afrika und in Saudi-Arabien haben sie mittlerweile da auch schon Probleme. Wenn ich sage durchschnittlich 40 Millionen pro Quadratkilometer im befallenen Gebiet, dann heißt das von 10 Millionen bis hin zu 480 Millionen pro Quadratkilometer. Also bei 480 Millionen in einem Quadratkilometer, ich glaube, da gibt es da. Wow, ist ganz, da, ich will gar nicht wissen, wie sich das anhört. Ganz schön laut muss das sein. Ja, und ungewöhnlich. Kann man die nicht genetisch manipulieren, dass sie das Coronavirus fressen? Also so, dass man die fressen kann. Genetische Manipulation spielt auch tatsächlich eine Rolle in der ganzen Situation, aber das ist jetzt müßig, genauso wie dass smarte Unternehmer gibt, die quasi das Phänomen ausnutzen, dass verschiedene Arten jetzt auf einmal in Ländern auftreten, wo die normalerweise nicht sind. Dass die essbar sind, ja, und wenn es eine Hungernot gibt, und dann kann man die Heuschrecken essen, um es kurz zu sagen. Die schmecken nach Shrimps, falls es euch interessiert. Aber nicht alle, weil manche, das ist dann auch wieder ein Problem, weil es gibt manche, die sind giftig und andere, die, ja, ziemlich seltsames Szenario, was da passiert. Ja. Das sieht aus, als ob der Baum Blätter hätte, aber es sind keine Blätter, sondern Heuschrecken. Das ist schon, ja, die schlimmste Heuschreckenplage, die allerdings zeitlich beschränkter war als das, was jetzt da schon vor sich geht, war wohl in Amerika. Da waren es 5 Trillionen geschätzte Heuschrecken. Und jetzt in diesem gesamten Gebiet haben wir die Trillionengrenze wohl noch nicht erreicht. Aber hunderte von Milliarden von Heuschrecken. Das hier ist mal wieder eine Empfehlung für Tichy. Ist ein interessantes Gespräch mit einem türkischen Mitbürger, der oder türkischstämmigen Mitbürger, der dessen Vater 73 hierher kam. Und der redet, wie man das bei Tichy erwarten darf, dann auch Tacheles über Parallelgesellschaften und Unterschiede einfach. Und zum Beispiel, wäre es nicht besser, in der Grundschule im Sinne einer Inklusion Deutsch von deutschen Kindern zu lernen? Und darauf antwortet er, nein, das funktioniert nicht. Aus meiner Erfahrung ist das nicht gut, weil man sich dann in sich zurückzieht. Auch hier gilt, wer nicht über Sprache kommunizieren kann, zieht sich unweigerlich auf sich zurück. So entsteht eine Ghetto-Mentalität. Mein Eindruck, die Musulmanen ziehen sich doch heute auf eine Opferrolle zurück, wo sie alles fordern können. Aber darf man das sagen? Muss man nicht Muslime sagen? Du sagtest doch gerade, wie wichtig Kommunikation ist. Aber warum? Das ist doch eine Bereinigung. Warum sollte man Worte bereinigen? Das ist doch, als würde man sich von bestimmten Menschen bereinigen. Wo ist der Unterschied, bitte? Ich ziehe hier den Vergleich. Früher wurden nicht genehme Menschen entsorgt. Heute macht man das mit Worten und mit Meinungen. Wie war das mit deinem Vater? War der anders als andere türkische Väter? Generell ist das Verhältnis zwischen türkischen Vätern und Söhnen ein anderes, als beispielsweise, wie ich mich heute mit meinem Sohn unterhalte. Bei türkischen Vätern und Söhnen findet bzw. fand kein Austausch statt. Der türkische Vater ist der Oberbefehlshaber der Familie. Was er sagt, wird erfüllt und wird gemacht. Als ich meine deutsche Freundin kennenlernte, hieß es zunächst, lass doch den Jungen sich erst einmal austoben, aber heiraten war keine Option. Meine Frau wird von Teilen der Familie nicht anerkannt. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem langen Interview. Lest es euch durch. Ich finde es gut, dass sowas in Deutschland erscheint. Ja, mir irritiert der Titel etwas, weil ich hatte so in Erinnerung, dass irgendwie die Türken in Deutschland zwar den Erdogan gewählt haben, zu einem großen Teil, aber dass auch nur irgendwie 20% überhaupt zur Wahl gegangen sind oder so. Also mit der Mehrheit, weiß ich nicht genau, ob das so haltbar ist. Da müsste ich mal die Zahlen sehen, aber also wenn das stimmt, wäre es natürlich auch wieder Propaganda im Endeffekt. Ja, ein bisschen ist es Propaganda, so ich weiß ja. Hier haben wir einen sehr, sehr schönen Artikel aus einer extrem unseriösen Quelle. Aber der Artikel ist wunderbar und ist mit sehr vielen Quellen unterlegt. Und hier geht es im Endeffekt um das, was gerade in Syrien passiert. Und Syrien ist quasi eigentlich nur Nebenakteur in der ganzen Sache. Es geht um die Türkei und es geht um Russland. Iran ist auch nur ein Nebenakteur. Hier wird nochmal die ganze Timeline aufgedröselt und die wichtigsten Ereignisse, die teilweise hier auch überhaupt gar nicht berichtet wurden. Ja, hier manche Sachen wurden berichtet, manche nicht. Um es kurz zu fassen, es gab ja das Abkommen zwischen Russland und der Türkei, dass Nordsyrien ein Protektorat bekommt mit einer entmilitarisierten Zone und die Türkei dafür sorgt. So, damit der Rest von Syrien mit russischer Hilfe quasi befriedet werden kann und die Türkei befriedet den Norden, was halt Anti-Assad-Regime terroristische Leute angeht, mit der Ausnahme der Kurden, die eine Autonomie wollten, da haben die Russen gesagt, das klären wir später, erstmal müssen wir alle Terroristen töten. Ich fasse es jetzt einfach wirklich kurz. Und die Türkei hat mehrmals das Abkommen gebrochen. Russland hat sich dann auch nicht mehr ans Abkommen gehalten, aber bis zuletzt wird beteuert, dass das Abkommen, also bis heute wird auch noch beteuert, dass das Abkommen steht, weil alle Leute das Gesicht bewahren müssen. Der Schlagabtausch zwischen Russland und der Türkei ist nicht mehr nur beschränkt auf dritte Kräfte, heißt irgendwelche iranischen, syrischen, kurdischen Truppen vor Ort, sondern es sind viele Russen gestorben, es sind viele Türken gestorben. Sehr traurig. Die nächste Eskalationsstufe wird sein, dass die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Russland und der Türkei einbrechen werden. Die sind ja sehr eng aneinander gebunden, insbesondere in der Energiepolitik. Es wurde ja gerade eine neue Pipeline eröffnet und das ist einer der Gründe, warum bis jetzt alles nur so über Drittleute quasi gemacht wurde und der direkte Konflikt nicht so gesucht wurde. Aber insbesondere, dass die Türkei nachvollziehbare Waffen an in Anführungszeichen Terroristen gegeben hat, mit deren russische und syrische Flugzeuge abgeschossen wurden und dass daraufhin ja türkische Konvois direkt durch russische Militäreinheiten bombardiert wurden. Das lässt darauf schließen, dass jetzt erstmal die wirtschaftlichen Verbindungen zusammenbrechen. Wenn die wirtschaftlichen Verbindungen zusammenbrechen, dann haben wir wahrscheinlich einen heißen Krieg in Syrien mit offiziellen türkischen Truppen und offiziellen russischen Truppen. Und dann ist es an sich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Türkei sagt, ja, hallo, wir sind in der NATO. Wie sieht das aus? Mit einem Bündnisfall? Weil das ist zwar nicht unser Territorium, aber es ist ja unser Protektorat. Können wir das nicht als unser Territorium gelten lassen? Und sehr unschön, was da gerade passiert. Sehr, sehr, sehr unschön. Und es wird überhaupt gar nicht darüber berichtet. Dass der überhaupt noch in der NATO ist, ist doch der Skandal. Nach der Nummer, die er da letzte Woche und immer noch mit Griechenland abzieht und der immer noch besetzten Hälfte von Zypern und dem ganzen Scheiß, warum ist dieser Mann in der NATO? Ich zeige hier nicht mit dem Finger auf irgendeinem hier in diesem Konflikt. Ich sage nur, es spitzt sich sehr stark zu und es ist ein sehr guter Artikel mit sehr vielen Hintergrundquellen. Ja, und der Artikel, 16 weitere Jahre, russisches Parlament stellt sich hinter einen Gesetzesantrag, die Amtszeitverlängerung zu kippen. Tatsächlich ist es so, dass da ein Vorschlag im Verfassungsgericht, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, vielleicht heißt es anders auf Russisch, hoffentlich ist der OPEX bald sicher wieder da, dann kann er die Frage beantworten. Lieben Gruß an dieser Stelle. Und diesen Artikel einfach nur als Beispiel. In der derzeitigen Krise werden sehr viele Sachen passieren, die erstmal temporären Charakter haben. Das hat jetzt nichts direkt mit dem Virus zu tun, aber es ist ja so ein Phänomen, wenn in Russland irgendwelche Sachen gemacht werden, dann wird da kritisch drüber berichtet. Und hier gehen sehr viele Sachen, die an sich auch kritisch berichtet gehören, einfach durch. Und wir müssen uns jetzt vielleicht erstmal an einige temporäre Einschränkungen gewöhnen, aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass es temporär sein muss. Ja, wir dürfen nichts akzeptieren, was jetzt als temporär verkauft wird, dass das eingebürgert wird. Das ist nicht notwendig. Das nur als kleine Mahnung an dieser Stelle. Dann auch abnimmt. Nein, ich denke, es gibt keine Bereitschaft in den Visegrad-Staaten mit den Warum Kontingenten oder den Pflichtquoten zuzustimmen, weil es die Bürger nicht wollen. Das ist ganz einfach. Die aber Bürger Herr Sulik, wollen es nicht, wissen Sie? Ich meine, es die Bürger aus wollen, diesen Ländern sind immer Leute woanders hin ausgereist, weil sie frei sein wollten, das weil sie schön, zu Hause nicht leben konnten, ihre eigene Familie, wenn ich das richtig sie, verstanden habe. Wenn die Bürger habe. Etwas nicht wollen, es ist ihre Pflicht, das zu tun, was sie nicht wollen. Aber es sind doch europäische Bürger. Es ist ihre Pflicht, ist es das zu tun, was die Bürger wollen, was der Bürgerwille ist, was ihre Wähler wollen. Was machen Sie, wenn die Bürger die EU nicht mehr wollen? Ja, dann macht man ein Referendum und wenn die Bürger sich so entscheiden, dann muss man das einfach akzeptieren. Okay. Nein, ich denke. Also finde ich. Das habe ich damals im Original gesehen. Fand ich sehr geil. Habe ich ihn sehr abgefeiert. Finde ich großartig. Und vor allem auch die Reaktionen, ne? Also bei der EU-Frage, wie Göring-Eckardt so ganz schnippisch fragt, und auch das Geld nicht mehr wollen? Und wie sie vorher sagt, aber das sind auch europäische Bürger. Ja, da kriege ich, also wenn ich die Visegrad-Staaten wäre, würde ich mal über einen Austritt nachdenken, weil das ist ja schon wieder Mafioso. So, hey, aber du weißt schon, ne? Schutzgeld. Hä? Wäre doch schade, wenn deinem Land irgendwas zustößt, so EU-technisch, was? Boah, ekelhaft. Ja, und hier haben wir Mission Lifeline, die jetzt ein Flugzeug chartern wollen. Also die haben bisher mit Schiffen Leute gerettet, jetzt sollen eigene Flugzeuge von solchen NGOs anfangen, Leute nach Deutschland zu fliegen. Natürlich sollen die Deutschen selber das bezahlen über Spenden. Ja, das ist eigentlich nur wieder Teil der Momentaufnahme Deutschland. Wir haben nichts Besseres zu tun anscheinend gerade, als drüber nachzudenken, irgendwie, wie wir da jetzt noch irgendwie, wo fliegt man die dann hin? Eine von den Gemeinden, die aufnahmebereit sind oder was, zum Beispiel nach Berlin, und Berlin hat gerade nicht genug Probleme oder was. Irgendwo muss ja irgendwie, klar, wenn da unbegleitete Kinder sind, wie das hier in dem Artikel jetzt aufscheint, da habe ich im Grunde genommen nichts gegen, aber machen wir uns doch nichts vor, wie viel unbegleitete Kinder gibt es in den Lagern. Da glaube ich einfach nicht dran. Und außerdem hat jemand diesen Artikel eingereicht, in dem es darum geht, dass 87% der Kinder da gar nicht hinwollen. Haram. Ja, ich hatte den eingereicht, sorry. Es ging in dem Text auch darum, dass es nicht nur Mädchen wohl sind, die ausgewählt werden, sondern er hatte irgendwie drei Kriterien genannt. Ich glaube, irgendwie körperlich angeschlagen. Ja, dann Mädchen ist auch ein Kriterium auf jeden Fall gewesen. Das dritte weiß ich gerade nicht. Oh, einmal mit. Oh, Mensch. Bevorzugt werden sollen unbegleitete minderjährige Mädchen und kranke Kinder. Kind ist Kind, sollte das Geschlecht da nicht zweitrangig sein. Das sehen wir so ähnlich, sagt er, wenn wir im Rahmen unserer Resettlement-Programme entscheiden, welche Kinder kommen sollen, geht es um Verletzlichkeit, nicht um das Geschlecht. Ja, wobei ich da in dem Fall das auch eine sinnvolle Maßnahme fände, Mädchen da zuerst rauszuholen. Also einfach wegen der Bedrohung, die sie in so einem Lager ausgesetzt sind. Es gibt auf den Inseln 14.200 Kinder und Jugendliche, davon 8.200 Junge und 5.900 Mädchen. Möglicherweise liegt bei den Mädchen eine höhere Verletzbarkeit vor. So wie du es auch vermutest, ja, kann schon sein. Ja, in Norddeutschland muss ich die Windkraft ausbauen, und zwar von 1,1% der Fläche auf 2,1% der Fläche. Und ich fürchte, ja, dass nur 1,3% der gesamten Fläche sinnvoll nutzbar wären. Da irgendwie so eine Zahl, vielleicht waren es 1,5 und 0,5 waren schon bebaut, irgendwie sowas. Vielleicht bezieht sich das auch auf einen anderen Ortsrahmen oder sowas, weiß ich nicht. Wie gesagt, geht es dann nur um Norddeutschland. Und die ja, sind ja schon genervt, wenn ich das so richtig mitkriege. Und die sollen jetzt immer doppelt so viele kriegen und als Entschädigung sollen dann dafür Kommunen Geld bekommen. Ich glaube nicht, dass das den Bürgern groß interessiert, ob die Kommune irgendwie 10.000 Euro für so einen Windtag kriegt im Jahr, wenn er da jeden Tag oder jede Nacht irgendwie darunter leidet sozusagen. Also ich glaube, das gibt böses Blut. Schauen wir mal, die Norddeutschen haben sich das jetzt kräftig vorgenommen, ne? Nur in Schleswig-Holstein. Ja, ich meine, wie wäre es, wenn man einfach Windkraftwerke, die jetzt auslaufen, renoviert? Die werden ja jetzt massenweise abgebaut. Ja, sie wollen ja aber dazu, also sie planen schon irgendwie, dass es irgendwie trotzdem wächst. Also wie gesagt, von 1,1 auf 2,1% Flächennutzung. Ne? Tja, vielleicht sind die Abrisskosten wirklich so hoch, dass sich das dann wirtschaftlich nicht lohnt, einfach ein neues Windkraftwerk auf den alten Standort zu stellen. Aber vielleicht muss ich mir noch mal genau angucken. Ja, keine Ahnung. Aber zu Kernkraft ist ja ein Thema in Deutschland, was an sich gegessen ist. Nächstes Jahr werden die Meiler abgeschaltet. Und dann wird's lustig. Ich habe ja schon öfters die sogenannte Backyard Nuke erwähnt. Es gibt mehrere Unternehmen, unter anderem General Electric in Amerika, die eifrig weiter an der Kernkraft geforscht haben und die mittlerweile halt mehr oder weniger industriereif, fertigungsreif Produkte haben von 10 Megawatt bis zu 300 Kilowatt. So. Und hier haben wir eine Anlage von 1,3 Megawatt. Die wird von einem anderen Unternehmen fertiggestellt. Das ist jetzt die erste sogenannte Mini-Anlage, die eine Genehmigung bekommen hat in Amerika. und die geht jetzt an den Start und die liefert genug Kraft für, ich glaube, bis zu 1000 Haushalte ungefähr. Also das ist ein modulares Konzept, ja, man bräuchte mehrere von denen und das ist ein Reaktor, der soll auf Generation 4 Niveau laufen, heißt, der benutzt aktiven neuen Brennstoff und passiven Atommüll, der aus alten Reaktoren kommt, zusammen als Brennstoff und kann damit quasi sogar dazu beitragen, Atommüll zu reduzieren. Der soll irgendwie mobil sein, kann das sein? Und ja, ich finde, es ist ein Konzept, was ich sehr schön finde. Das wird hier in Deutschland nicht stattfinden, weil hier einfach ideologisch absolut gegen Energie. Da reden wir nochmal drüber, wenn der neue CDU-Vorsitzende gewählt ist. Vorgegangen wird und ich glaube, die CDU macht da auch nichts anders, aber wie gesagt, diese Konzepte, die gehen jetzt in Amerika an den Start, sind 15 weitere ähnliche Projekte bis zu 10 Megawatt genehmigt und der Bau beginnt halt, ja, wenn sich das Klima wieder erholt hat, in Anführungszeichen, und ja. Im Artikel selber wird auch sehr darauf hingewiesen, wie dass dieses Projekt nur deswegen realisiert wird, weil dadurch halt auch CO2 eingespart werden kann und da Fördergelder für alternative Energien von der Regierung in Amerika für freigegeben wurden. In your face, sage ich dazu. Oh ja, hier haben wir es ist ein Paper, es ist eine Studie, ich weiß es nicht ganz genau, wie es bezeichnet ist, von der Rockefeller Foundation. Ja, Scenarios for the Future of Technology and International Development. So, und ich denke, die interessanteste Seite wäre Seite 16, da haben wir einen kleinen Überblick. Hier werden im Endeffekt 4 Szenarien aufgedröselt, wie sich die Welt in den nächsten 10 bis 20 Jahren entwickeln, aus dem Standpunkt von 2010 heraus. So. Und hier werden im Endeffekt 4 Szenarien weiter beschrieben unter den Gesichtspunkten, wie verändert sich die Technologie, wie verändert sich die Gesellschaft, was hat das für Auswirkungen für Investitionstätigkeit und Philanthropie? So. Ja, wir haben hier einmal das Szenario Lockstep. Ja, Moment, ich habe das mir hier aufgeschrieben. Eine Welt mit strengerer Top-Down-Regierungskontrolle und autoritärer exekutiver Führung. Mit begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger. Dazu komme ich gleich nochmal. Clever Together, eine Welt, in der hochkoordinierte und erfolgreiche Strategien entstehen, um sowohl dringende als auch weltweit verankernde Probleme zu lösen. Das ist quasi das Szenario, in dem wir uns befanden, bis vor einiger Zeit. Hackattack, eine wirtschaftliche, instabile und schockanfällige Welt, in der Regierungen schwach sind, Kriminelle gedeihen und gefährliche Innovationen entstehen, voller Black Swan-Momente. Das ist dein Szenario, Abel. Smart Scramble, eine wirtschaftlich depressive Welt, in der Individuen und Gemeinschaften sich regional und provisorisch entwickeln, um lokale Lösungen für eine wachsende Anzahl von Problemen zu finden. Ja, und das wird hier nach Manier des Political Compass auf einer X- und Y-Achse festgesetzt mit starken und schwachen politischer und wirtschaftlicher Verankerung oder Verzahnung. Ja, also staatlicher Kontrolle des Wirtschaftssektors und Anpassungsfähigkeit hoch und schwer. Und Clever Together und Smart Scramble sind halt die positiven Szenarien eher und Lockstep und Hackattack sind eher die dystopischen Szenarien. Und wenn man sich anschaut, das ist einfach nur auch nochmal eine Leseempfehlung, sehr interessant. Einige Sachen, die hier beschrieben werden, wie gesagt, einige Sachen, die hier beschrieben werden, bilden relativ gut ab, die letzten 10 Jahre, dass wir uns halt in diesem Clever Together Sachen befunden haben und wir uns jetzt wohl in Richtung Lockstep bewegen. Das ist von der Rockefeller Foundation, also müsst ihr selber wissen, wie ihr das einordnen müsst. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht dazu. Und absolute Leseempfehlung. Und schon 10 Jahre alt. Ah, ein Metatext. Wenn der immer noch aktuell ist nach 10 Jahren, wird er auch in 10 Jahren noch aktuell sein. Ja, also er beschreibt ja, wie gesagt, 20 bis 30, 10 bis 20 Jahre von 2010 an. Deswegen vielleicht, ja, vielleicht doch, ja, okay. Nehmen wir es mal nicht so genau. Ja, City at Home, das kennt ihr ja bestimmt alle. Vielleicht haben einige von euch das als Bildschirmschoner benutzt oder sonstiges gemacht. Das Grundkonzept ist ja, dass eine sehr große Datenmenge vorlag und nicht genug Computerkapazität vor dem Projekt zur Verfügung stand, um die Datenmenge zu analysieren. Und deswegen konnte man, wenn man seinen Computer nicht benutzt hat, im Hintergrund dieses City at Home-Programm laufen lassen und quasi... Ich weiß jetzt nicht, ob das stellare Kartografiedaten waren, die da ausgewertet wurden von Algorithmen oder irgendwas, aber die Rechenpower der Menge wurde quasi genutzt, um dieses Projekt abzuschließen. Das ist jetzt so, right. Dass das Projekt die Reife erreicht hat, dass die Daten jetzt ausgewertet werden können. Und aber es auch so ist, dass eine weitere Datenauswertung, in der Cloud halt wenig Erkenntnisse bringen würde. Und dementsprechend wird das Projekt jetzt zum 31. eingestellt. Und aber nicht traurig, sondern es ist quasi erfolgreich abgeschlossen und die Auswertung erfolgt dann in den nächsten Jahren. Und vielleicht haben wir ja was gefunden und wir wissen es noch gar nicht. Ja, also es ging speziell drum, aus dem, was Radioteleskope auffangen, halt praktisch Sequenzen rauszufiltern, die auf Leben oder intelligentes Leben hinweisen könnten. Also sowas wie Radiowellen oder irgendeine Datenübertragung. Es ging darum, in dem riesigen See aus Material praktisch Muster zu finden. So ähnlich wie mit dem Coronavirus. Wie hieß das? Folding at Home. Folding at Home. Was? Proteine falten? Das war auch so. Ja, habe ich ja vorhin gesagt, Nvidia hat jetzt gerade die Leute dazu aufgefordert, sich da zu beteiligen, weil es halt für das Coronavirus wohl einiges zu falten gibt. Aha, interessant. Ja gut, ich meine, es gibt einiges zu tun und es geht voran und es gibt Sachen, auf die man sich noch freuen kann. Also braucht man sich nicht zu fürchten. Freuen kann man sich auch auf den... Kulturmarxismus, der lauert überall. Ja. Der macht vor nichts halt. Ja. Der macht keine Pause. Nein. Wir haben jetzt gar nicht über das Bohemian Browser Ballet geredet. Oh. Ja, dann sag doch nochmal schnell. Ja, ich habe das gar nicht so, ich habe mir das Video gar nicht angeguckt, weil ich hatte keinen Bock, mir eine schlechte Laune zu machen. Ja, ich schon. Das war im Endeffekt, ja, er hat sich halt über. So oft aufgeregt, ja. Der Witz Sorry. War halt irgendwie gesagt, der Motto, ja, die alten. Kommen halt weg, weil die ja unseren Planeten sowieso so runtergebracht haben und jetzt kommt das Virus und bringt Gerechtigkeit. Ja. Und dann gibt es auch irgendwie, habe ich schon gehört, es gibt diesen Spruch irgendwie mit, wie war das, Boomer Remover, so. Ja, genau. Coronavirus Boomer Remover. Ja, also was ich gehört habe, das einzigste Heilmittel, was bisher vielversprechend ist in Sachen Corona, ist das Buch Miete pro Kopf von Abel. Hyperion. Ich glaube, das gibt wieder so einen Alarm bei der EU auf jeden Fall. Wegen Falschinformationen. So kontrovers wie die Browser, aber ich kenne sie auch nicht. Ich mache sie ein. Es tut mir leid, schamlos schillen. Aber ich habe das Buch gelesen und ich bin bisher nicht positiv auf Corona getestet. Miete pro Kopf. Ja. Abel Hyperion. Ich bin der Meinung, Woody Allen sollte es verfilmen. Oh ja. Mit Roman Polanski zusammen. Genau. Und Weinstein produziert. Dann haben wir das alles. Oh, das haben wir auch nicht angesprochen. 23 Jahre. Ja, stimmt, der Weinstein, 23 Jahre. Habe ich vergessen einzureichen. Ja, es ist ein Dilemma. Soweit ist seine neue Freundin. Ich war in Für Oralsex erzwungen. Oralsex erzwungen. Naja, gut, aber ich meine, es wird als großer Sieg gefeiert, offensichtlich, von MeToo. Und das ist nur der Anfang und so. Also warten wir es ab. Ja, das musste ja auch so sein. Also, da, wenn das nur der Anfang ist, das so. Da hätten sich ja auch alle Leute bis Ende aller Zeiten drüber aufgeregt, wenn sie den nicht wegen irgendwas hätten verknacken können. Also. Naja, aber 23 Jahre ist schon halt, ist nur 2 Jahre unter dem höchsten Strafmaß. Ne? Das muss man. Ja, nein, tatsächlich ist es alles. Das ist eine minder schwierige Vergewaltigung. Ne? Unter dem höchsten Strafmaß, weil sonst könnte man ja relativ leicht in Revision gehen. Es ist so, dass normalerweise. Man kann die deutschen Begriffe nicht benutzen, aber es ist so, er wurde ja in mehreren Sachen angeklagt und jede Tat hat ja eine gewisse Zahl. Und normalerweise ist es so, wenn du für 5 Jahre verknackt wirst und dann bist du 5 Jahre, dann hast du für alle diese Dinger die 5 Jahre abgesessen. Mhm. So, aber da wurde es quasi konsekutiv explizit angeordnet, jenseits von dem, wie es normalerweise gemacht wurde. Das macht den Fall auch besonders. Das macht ihn zwar auch wieder revisionsanfällig, aber... Aber das Ding ist, das ist ja auch nicht alles. Ne? Der wird ja dann nach Kalifornien überstellt, wo ihm noch für andere Fälle der Prozess gemacht werden soll. Und in Kalifornien, könnte ich mir vorstellen, wird das Urteil auch nicht milder ausfallen. Ja, wenn die allerdings in der Pille-Palle irgendwie solche Verurteilungen aussprechen. Naja, gut, Pille-Palle, der Typ hat halt... Minderschwierige Vergewaltigung, 23 Jahre, sorry. Also wenn das verhältnismäßig ist... Für dich, sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Preis hat ja gerade erklärt, dass es mehrere Fälle sind und dass deswegen halt. Ja, das eine war erzwungener Oralverkehr, das andere eine minderschwere Vergewaltigung. Hm. Ja. Also erzwungener Oralverkehr ist auch wahrscheinlich eine minderschwere Vergewaltigung, also 2. Und dass sie nachgewiesen sind, das möchte ich ja noch bestreiten, ne? Sowieso. Hm. Ja, gut, das ist ein Urteil. Das genau. Er ist dafür verurteilt worden. Nachgewiesen sind. Ganz anderen Blatt. Dass der Richter das so gesehen hat. Ja, haben wir weggelassen. Jetzt haben wir es nachgeholt. Was man braucht, um verknackt zu werden vor Gericht, weiß ich nicht. Mehr als ein Fluchtreflex löst das nicht aus bei mir. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber. Ja gut, aber dann müsstest du ja eigentlich auch sagen, hier Gina, Lisa, da bin ich auch nicht sicher, dass die das alles gefaked hat. Also das Schwert schneidet in 2 Richtungen. Also entweder wir sagen dann... Ich mache eine generelle Ausnahme, wenn Anschuldigungen gegenüber Feministinnen, also gegenüber Feministen im Raum sind, glaube ich immer alles. Und ansonsten Unschuldsvermutung. Also so mache ich es. Also, weil ja, die wollen ja andere Regeln und nach den anderen Regeln sollen sie dann auch schuldig werden. Also das mit der Linkstelle schließt sich mir aber nicht mit der wie hieß sie denn? Das ist Michaela. Oder nehmen Woody Allen, da haben wir vorhin auch gesagt, es ist ihm nichts nachgewiesen worden. Ist er vor Gericht, hat er auch keine Strafe gekriegt. Genau. Das nehmen wir dann als Fakt. Und jetzt sagst du aber, beim Weinstein nimmst du das nicht als Fakt, weil es ein Urteil gibt. Weißt du, was ich meine? Nee, verstehe ich immer noch nicht. Jemand anders? Oder? Ich sehe es auch unterschiedlich, weil einfach beim Weinstein so viel Politikkrempel dahinter hängt, wie bei den anderen halt eben nicht. Ja, das kann ja vor Gericht keine Rolle spielen, das ist doch der Punkt. Aber tut es, glaube ich, auch. Tut es offensichtlich ganz enorm sogar, ja. Und das ist doch ein Problem. Ich sehe das als Problem an. Ja, ist es auch. Aber ich meine, im Endeffekt, so ein Fall wie den wird es kann. Ne? So ein Fall wie den wird es bei normalen Leuten aber halt auch nicht geben, ne? Also dass sie sich da so drauf einschießen. Ach, komm, kennst du nicht das mit dem Lehrer, diese Geschichte? Der hat die behauptet, sie wäre mit ihm im Kopierraum gewesen und hätte sie angedatscht. Da hat er irgendwie auch 20 Jahre gekriegt. Sondern irgendwie nach 8 Jahren rausgaben, dass das eben nichts war. Ja, gab es dann irgendwie Beweise, DNA-Spuren oder nicht DNA-Spuren, irgendwie sowas. Also es passiert doch ganz normalen Leuten, das ist ja der Hammer dabei. Ja, aber ich meine jetzt. Ich kann nicht glauben, dass wenn man gefeit, wenn man jetzt kein Star ist oder so. Aber Weinstein ist in der Form halt auch nicht möglich, weil nicht jeder von uns irgendwie eine florierende Filmfirma in den 80er, 90er hatte und die Jahren auch und so weiter für andere Leute, ne? Aber und die Taschen voller Geld und. Das ist nicht unmöglich. Macht. Also, wenn ich jetzt losgehe und sage, hier, Baby, kommst du mal auf mein Zimmer, da bespreche ich mal was mit dir, dann... Ja, du hast zu bieten, hast du? Ja, hast ja nichts zu bieten, sozusagen. Job ja, eben so. Sage ich das. Ich habe schon gedacht, dass der Nächste, der geht vielleicht von vornherein in eine aggressivere Taktik rein, sozusagen, die man einfach sagt, ja, das ist gar nicht von mir ausgegangen, sondern die Frauen haben mich angemacht, um den Job zu kriegen oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob der Weinstein diese Argumentation da versucht hat. Wahrscheinlich ging das. Außerdem, wenn dein eigener Bruder sagt, dass er nichts mehr mit dir zu tun haben will, weil du ein perverses Arschloch bist, dann glaube ich nicht, dass das alles so erfunden worden ist. Ja, wenn deine Familie mehr auf die Zeitung hört, als auf die Zeitung, als auf das Tier, dann ist auch einiges im Argen. Naja, aber wenn die ganzen Sachen streitet ja auch keiner ab, dass da irgendwie was gelaufen ist, halt eben, weil da gibt es ja auch Beweise für. Aber es geht ja darum, ob die Leute da jetzt eingewilligt haben in diesen Deal oder halt eben nicht. Und das ist nicht zu beweisen. Und das ist ja bei diesen richtigen High-Profile-Geschichten mit dieser komischen Asia Argento und so, da ist ja auch nichts draus geworden. Weil sie ja dann auch irgendwelche Aufzeichnungen da hatten, dass er noch mit ihr irgendwie durch die Gegend gereist ist und sie da als seine Freundin auch aufgetreten ist und solche Sachen. Ne? Also, ja klar, sowas spielt normalerweise eine Rolle, ne? Das hat bei Weinstein jetzt offensichtlich nicht so eine Rolle gespielt. Ja, es hat ja auch eine Rolle gespielt, aber das war ja scheinbar nicht das, weil er hat ja so viel Krempel da gehabt, dass sie ihn mit irgendwas dann da rangekriegt haben. Aber viele von den Sachen halt auch nicht. Ja, also sie haben sich aber am Ende auf diese beiden Fälle nur eingelassen, die uns anzuklagen, weil sie sonst nichts hatten. Und, ja, das meine ich ja. Da gibt es alle möglichen Sachen, die noch verjähren und so. Da gibt es ja auch alle möglichen Diskussionen darüber. Oh Gott, ja gut, fange ich damit jetzt auch noch mal kurz an. Ja, nur nicht mal bei den Frauen war es ja auch so, damit es dann mit denen auch Beziehungen geführt hat hinterher. Das ist so das Komische. Das ist natürlich normal. Nicht unmöglich, also, dass sie dann, ja, das ist total normal. Dann ziehen die irgendwelche Leute, irgendwelche Gutachter aus dem Hut, die das dann als ganz normal bezeichnen. Ja, besten Dank. Weißt du, du wirst vergewaltigt und dann gehst du in eine Beziehung mit einem Vergewaltiger ein und kriegst Rollen. Das war eine Vergewaltigung. Also. Und schickst dir Messages mit Schatzi und so weiter. Ja, das ist irgendwie, das geht irgendwie nicht, finde ich. Keine Ahnung. Weil wir leben in einer Rape Culture. Ja, das waren ja auch dann wahrscheinlich nicht die Sachen, für sie ihn da jetzt verknackt haben, obwohl ich da nicht so richtig mir das jetzt nicht komplett angeguckt habe, ja. Aber was ich jetzt nochmal kurz sagen wollte, ist, wir hatten ja vor einer Weile mal dieses Ding hier von den jungen Liberalen Niedersachsen mit Feminismus. Arbeitskreis. Und da ist jetzt das erste bei rausgekommen, nämlich eine Abschaffung von der Verjährung wollen sie gerne bei Vergewaltigung. Angeblich, weil ja dann irgendwann noch irgendwelche Beweise auftauchen, die man dann nicht mehr verwenden kann. Blinder Aktionismus ohne Sinn und Verstand. Weil die Verjährung nicht ist, ja. Und das ist halt Symbolgesetze. Eben das genaue Gegenteil von dem, was in der Realität halt ist. In der Realität hast du schon bei den Sachen ohne Verjährung schon das Problem, dass es meistens keine Beweise gibt, nur Aussage gegen Aussage steht. Und das wollen sie jetzt noch für Leute, die dann nach Jahren irgendwie damit ankommen, weil sie sich dann irgendwie nach Jahren dann noch geschädigt fühlen oder so. Also es geht auch nach hinten los sozusagen. Wo man halt auch einfach mal sagen muss, entweder die Leute kommen gleich an oder gar nicht. Das ist leider so. Und dann ne, hier Netzwerk pro Beweis, ne, müsst ihr mal googeln, liebe Leute, die von sowas Opfer geworden sind, in Niedersachsen vor allen Dingen. Netzwerk pro Beweis hatten wir auch vor einer Weile schon mal. Das ist eine Webseite, da findet ihr Anlaufstellen zur Spurensicherung. Und da könnt ihr dann vernünftig die Beweise sichern, damit man dann da auch eine sichere Anzeige machen kann. Und das ist hilfreich für Opfer, wirkliche Opfer von solchen Straftaten und nicht irgendwelche, ja, und in 10 Jahren muss mir dann einer glauben, wenn ich dann ankomme. Das ist nicht hilfreich. Ja, so viel dazu. Okay, das waren die Weltraumaffen. Bis nächste Woche. Lasst euch nicht coronern. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet und gegen die Koronisierung des Abendlandes. Ich stimme dir zu und dem Chris auch und lasst euch den Wald und gendern noch entmündigen. Genau. Hochlebe. Schluss. Für einen etwas anderen Blick auf diese ganze Corona-Angelegenheit habe ich schon mal empfohlen MoFacts, MoFacts, The Rona. Ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber vielleicht einige Leute, die sich hier besonders beunruhigen, einfach ein bisschen beruhigen, dass die Welt sich weiterdreht. Ne? Ja. Und nächste Woche sind wir auch wieder da für euch. Ja, sicher. Wenn das Internet noch funktioniert, dann sind wir auch dabei. Hoch lebe der Antikommunismus und Antikoronismus. Ja. Der Marxismus lebt nicht und wir auch nicht. Geht nicht mal. Mehr. Corona.